Dress code. Und wieder ein Intro mit Bums und wir haben die Episode 24 des Stammtisch-Podcastes und es sagt einen wunderschönen guten Tag und eine schöne Vorweihnachtszeit. Der Kai. Servus zusammen. Der Joe. Hi. Und ich habe es mir auch gemütlich gemacht, denn... Heute ist der erste Advent. Abend ein Lichtlein brennt. Richtig. Und ich habe keinen Adventskranz für uns. Ui. Das ist eigentlich eine Frechheit. Stimmt. Meint ihr, es gibt eine Adventskranz-App bestimmt, oder? Garantiert. Dann mache ich uns mal ein Lichtchen an. Du hast noch keinen neuen Apple TV, oder? Nee, der alte. Also ich habe den alten, ja. Du weißt ja, zu den meistverkauften Apps auf dem neuen Apple TV gehört das Lagerfeuer. Das ist nicht schade. Und Aquarium HD. Jetzt sag mal, Fischi, ich war ja kurz bei dir und habe mir das Ding angeschaut. Ja. Ganz ehrlich? Nee. Bisschen underwhelming, gell? Ganz ehrlich. Ich habe mir da so viel mehr von erwartet. Also beziehungsweise eigentlich nicht, weil die Präsentation war auch schon, ja, war halt ein, ist halt irgendwie ein Streaming-Device, ja, für die Klotze, aber glaubst du denn, dass das noch deutlich besser wird? Also. Durch die Apps oder siehst du da viel Potenzial? Ja, also ich glaube schon, dass. Also, wo fange ich an? Also bisher ist der Inhalt des App Stores A, nicht übersichtlich und zweitens ziemlich mau. Das heißt, alles, was im Grunde genommen dieser Apple TV verspricht, wie geil er sein soll, kann er meines Erachtens derzeit nicht einlösen. Mhm. Dazu muss man sagen, ich habe aber auch noch keinen richtigen Controller. Also nur diese Siri-Fernbedienung. Ich habe ja kurz bei dir irgendwie dieses, wie heißt das, Autorennspiel? Asphalt 10.000 gespielt. Das war so vom Lag irgendwie, das war also so, ich habe das Ding in der Hand gehabt, das also... Ja, das ist halt ein... Performance. Das ist halt ein Arcade-Racer. Ja, also es war nichts. Also ich glaube, eine Gaming-Konsole wird es nicht werden. Ja, es ist halt meines Erachtens so ein bisschen wie die Wii halt früher. Mhm. Ja. Na gut. Also ich glaube schon, dass du das, also ich glaube, dass das so Casual-Gamer, für Casual-Gamer reicht das komplett, ja. Und das ist auch der Grund, warum ich das Ding habe, ja. Also ganz ehrlich, von der Grafik her, das Asphalt... Es war schon okay. Ja, es war okay. Also, kannst du natürlich jetzt nicht. Ich habe heute Mittag beim Mittagessen, ich war gerade in der Heimat, mit meinem Bruder hatten wir, gestern Abend war das schon gequatscht und er hat gesagt: Ah, Kai, weißt du, was ich mir gekauft habe? Dann sag ich: Was hast du denn gekauft? Ja, aber rat mal, sag ich: Eine PlayStation 4. Genau, hat er sich eine PlayStation 4 gekauft. Damit kannst du es mit Sicherheit nicht vergleichen. Aber der ist dann halt auch, der spielt dann halt so Hardcore-Ego-Shooter, Call of Duty online. Die irgendwie. Guten Sachen eben. So, aber sowas spiele ich ja sowieso nicht, ja. Also, ach, das würde ich schon gern. Ja. Ich bin ja immer so kurz davor. Ich denke mir immer, jetzt kaufe ich's. Und dann tue ich es doch nicht. Hm. Weil ich ja eigentlich wahrscheinlich nie Zeit habe, das zu spielen. Das ist halt bei mir der Punkt. Die PlayStation 3, die da unten steht, die ist, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr angewählt. Deswegen ziehe ich mir nebenbei in der Arbeit öfter mal ein Let's Play rein von irgendwelchen neuen Games, weil ich das nämlich schon geil finde. Aber ich komme nämlich selber nicht zum Spielen. Und so habe ich zumindest das Gefühl... Du bist up to date. Ich spiele es, auch wenn ich es nicht spiele. Aber ist nicht in der Zeit, wo du die Let's Plays anschaust, du schaust die wahrscheinlich nicht so Single-Purpose-mäßig an, oder? Nee. Also die laufen so nebenher. Die laufen halt teilweise in der Arbeit, wenn ich halt irgendwas Lahmes mache, dann nebenher. Hm. Oder auch was nicht Lahmes, aber nebenbei laufen lassen geht immer. Hm. Damit das Gehirn ein bisschen abschweifen kann. Hm. Aber Bock hätte ich auf jeden Fall. Aber so insgesamt von diesem ganzen Apple TV von Anfang an hat mich habe ich nicht verstanden, wozu ich das überhaupt brauchen sollte. Also so richtig. Ja, also ich, von Anfang an, was ist meinst das? Meinst du jetzt ein Apple TV im Allgemeinen? Im oder? Allgemeinen. Also habe ich nicht verstanden, was mir das bringt im Vergleich zu gar nichts. Ja, genau, das wollte ich jetzt. Nicht im Allgemeinen, sondern hast du ein Problem, gar keine Verwendung für eine Streaming? Ein Fernseher ist ja schon ein Computer, der hat ja Apps drin. Da kann ich Netflix und den ganzen Schrott. Ja, aber das ist so ein Krampf, oder? Ich habe jetzt hier so einen alten. Geht easy. Ja. Also, was hast du für einen? Samsung irgendwas. Und das funktioniert gut, oder was? Ja, klar. Ist nicht ewig lang. Probleme gehabt? Nö. Noch nie Probleme gehabt. Okay. Also ich habe keinen. Wie bedient man denn YouTube? So, ich habe uns jetzt gerade mal hier ein virtuelles Lichtchen angemacht. Ja, das ist sehr schön. Keine Adventskranz-App. Sehr gut. So schön. Ganz schön. Hat mich auch nur 99 Cent gekostet. Jetzt Kerzenleiter. Ja, komm hier. Ja. Scheiß mal mit dem Fuffi im Club. Ja, aber echt. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe Apple TV zweite Generation oder sowas, also schon so einen kleinen schwarzen, aber nicht den allerletzten. Der ist schon ein paar Jahre alt. Und dann habe ich mir bei Amazon als irgendwie der Fire TV Stick, also mal für Prime Member irgendwie für 15 Euro rausgehauen wurde, habe ich mir den auch geholt. Und der hängt jetzt auch an meinem Receiver. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze halt eher jetzt mittlerweile den Amazon TV Stick. Warum? Nicht, weil der irgendwie ein tolleres Interface oder sowas hat, aber er hat Netflix, was gut ist, hat der Apple TV auch, aber er hat halt auch Amazon Prime. Ja? Und dann hast du halt, du kannst ja die gleichen Filme, die du kaufen bzw. leihen kannst wie bei iTunes. Preislich gibt sich das nichts. Nee. Der hat voll 1080p, gut, das ist mir auch letztlich egal, aber halt bei Amazon Prime hast du halt ja nochmal eine Riesenauswahl, die du bei Apple hat ja keinen eigenen Video-Abo-Dienst, ja, und deshalb nutze ich meistens den Apple TV, Amazon Fire Stick. Und ganz ehrlich, das neue Ding, wenn ich überlege, dass ich für den 15 Euro bezahlt habe und das Apple TV-Ding kostet jetzt was, 180 oder in der größeren Variante 229 oder was? Ja, genau. Ja, und ich benutze ausschließlich die schlechten Apps, die auf dem Fernseher drauf sind, aber die reichen vollkommen für den Zweck des Streamings. Und YouTube gibt es da auch als App. Benutze ich aber nicht auf dem Fernseher, habe ich noch nie gemacht. Ja, das also ganz ehrlich, der Einzige, wenn ich mal auf dem Fernseher YouTube nutze, dann mache ich das so, dass ich mir vorher auf dem iPad oder auf dem iPhone halt eine Playlist zusammenstückel und dann sage, okay, spiel, weil das, da wärst du ja bescheuert, wenn du sagst, hier, umfummeln, ne? Mach mal, gib mal eine längere Folge oder sowas ein, was mehr als 10 Zeichen hat. Und das ist halt das, was mich echt noch bei dem Apple TV, dem neuen, jetzt halt enttäuscht. Es müsste halt so sein, dass, also diese Siri funktioniert ja schon ziemlich geil. Das finde ich ja auch in der neuesten iPhone-Generation extrem gut, ja. Mhm. Ich nutze es zwar nicht oft, aber da würde ich es jetzt zum Beispiel häufiger nutzen. Aber das funktioniert. Du kannst es noch nicht in den Apps verwenden. Genau. Funktioniert ja noch nicht in die Third-Party-Apps, ja. Sondern nur. Schlecht, ja. Also von daher. Also letzten Endes, jetzt am Anfang ist das Ding wirklich eine Enttäuschung. Das muss man schon sagen. Aber da ist schon, also ich. Also mein Konsum hat sich dahingehend inhaltlich nicht verändert, aber also beispielsweise, ich schaue halt wirklich kein Fernsehen mehr. Null. Also im klassischen Sinne, ja. Sondern es ist wirklich IP-basiertes Streaming. Weil du halt ZDF-Mediathek, genau. ARD-Mediathek. Aber dafür bräuchtest du nicht unbedingt das Streaming. Da brauche ich natürlich nicht unbedingt den Apple. Nee, das wird der Apple, das wird der Fire TV genauso machen, ja. Genau. Und jede App auf dem Fernseher. Ein Chromecast. Ja gut, aber der Jens und ich haben ja Fernseher, die sind ja schon fast 10 Jahre alt. Also so, die machen das noch nicht. Der Jens und ich haben den gleichen. Da kenne ich mich nicht aus mit dem alten Kram. Ja, also von daher, was mich eher reizen würde, wäre halt das, habe ich mir letztens angeschaut, das neue iPad Pro. Mhm. Auch wenn ich es überhaupt nicht brauche. Aber es ist schön. Aber ich glaube, es ist gut. Nee, ich ganz ehrlich, also die Power, die dahinter ist und so, brauche ich überhaupt nicht. Und das Ding ist, glaube ich, auch noch mehr ein Versprechen, als dass es schon wirklich den Mehrwert bringt. Ja. Aber ich finde es schon ziemlich sexy, dieses große Display. Das ist mir zu groß, brauche ich nicht. Hab ich quasi schon einen Laptop. Ja, aber das ist ja so unhandlich und so. Also ich finde dann halt, ich bin ja ein ganz großer iPad-Fan. Ja? Ich nutze ja kaum mein MacBook. Nur wenn wir jetzt halt mal hier zusammensitzen, ich muss was Längeres schreiben, sonst nutze ich ja nur mein iPad und das bisschen größer. Also ich habe ja zu Hause, ich habe meiner Frau mal dieses iPad Mini geschenkt. Ja, das ist ja für den Arsch. Nee, das finde ich von der Größe her eigentlich ziemlich gut und ich habe noch ein Nexus 7, was noch viel kleiner ist. Finde ich aber super geil. Ist das Nexus 7 kleiner als das iPad Mini? Ja, es hat nämlich nur 7 Zoll. Ja, das iPad Mini hat auch noch. Nee, das hat über 10. Nee. Das iPad normal ist ja nur 8,9. Nee, da verwechselst du jetzt was, Joe. Ja, dann verwechsel ich das. Aber irgendwie, auf jeden Fall ist es nicht so klein. Also, es ist auf jeden Fall größer als das Nexus. Definitiv. Und die Kinder pennen ja bei uns. Insofern wird im Bett natürlich kein Fern geschaut. Aber da sind diese kleinen Screens, finde ich, super praktisch. Und das Ding musst du dann nicht halten, das kannst du neben dich einfach so ans Kissen legen. Ja. Es ist nicht zu hell, das stört die Kinder auch nicht. Mhm. Ich kann da Netflix glotzen. Super geil. Also das finde ich perfekt. Und was Größe, und das, wenn meins leer ist und ich schnapp mir das von der Lisa, dann ist mir das schon fast ein bisschen, wenn das so neben mir liegt. Dann das iPad Mini. Ja, das ist mir schon zu groß. Ich schaue sogar hier, wobei das ziemlich groß ist, das ist ja schon über 5 Zoll. mein Telefon. Da schaue ich auch manchmal eine Runde South Park drauf. Und es reicht mir vollkommen, wenn ich im Bett flacke und nach einer, nach spätestens einer halben Stunde einpenne, da reicht mir das vollkommen aus. Gut, jetzt so ein Mega, also ich würde mir jetzt da nicht Star Wars drauf reinziehen oder so, dafür ist es wahrscheinlich zu klein. Aber nee, so für den Medienkonsum zu Ja, da ist super, da reicht das echt. Ja, also ich bin halt großer iPad-Fan. Und eigentlich, ja, ich habe die psychische Gesundheit meiner Tochter nachträglich verletzt. Ich habe die dritte Staffel The Walking Dead mit meiner Neugeborenen auf dem Arm geschaut. Die ganz neue jetzt, die aktuell, die sechste Staffel? Nein, die dritte. Ah, okay. Wie, kommt auf die Lautstärke drauf an und wie oft sie gezuckt hat. Relativ wenig. Ich habe mal versucht, dass sie einschläft dabei. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich schaue da ja auch immer mal wieder kurz rein, aber gerade die ganz neue Folge. Immer die wenn ganz was ganz neue mit Kindern ist, dann muss ich wieder wegschalten. Ja, das ist schon. Da gab es die eine Staffel, ich weiß nicht mehr, die hat es mir echt angetan. Da sind die immer mit dem Baby rumgerannt. Das fand ich ätzend. Ja, das war dieses das andere Mädchen. Vierte. Dieses eine Mädchen, das dann das andere Mädchen mit der Schaufel umgebracht hat, während die anderen gerade. Also es ist schon hart und man merkt, wie man abstumpft. Ja? Ich habe jetzt die neue Staffel und das ist echt. Wobei ich. So ist nur noch Gesplatter und so, du hast dich schon voll dran gewöhnt. Ja, ist halt so, ja. Wobei, manchmal schaue ich. Und jetzt auch momentan in der Folge letzten. Wie, das ist nur noch Gesplatter? Was ist denn da los, Mann? Kriegen die. Und dann, die dann metzeln sie auch noch Leute hin, ja? Also, ja, da kommt ja jetzt dann der Kampf zwischen den Lagern. Wolves, ja, da und dann. Ihr dürft nicht immer so viel spoilern. Ja, gut. Aber da gibt es noch einen kleinen Tipp von mir. Ich schaue ja schon noch manchmal fern, aber dann nur noch eben diese Zusatzspartensender auf Kabel, die man zusätzlich mit zubuchen kann. Mhm. Ich weiß nicht mehr, auf welchem es war. Irgendein TNT oder irgendein Universal. Da gibt es jetzt Z Nation, heißt es. Eigentlich vom Plot her. Zombie Nation. Ja, das ist eigentlich fast genau das gleiche wie Walking Dead. Okay. Aber irgendwie fast. Finde ich besser. Vielleicht, weil das noch nicht so spät ist, die recht frisch anfangen und da sind die Ideen noch irgendwie oder besser oder so. Okay, okay. Und ich finde es teilweise sogar, fand ich es besser. Jetzt trinken wir erstmal schnell was. Ja. Und zwar trinken wir jetzt gerade, oder wir probieren jetzt, da riech ich mal, von Green King ein Doppelhop Monster IPA. Monster. Das ist kommt aus UK. Hat sage und schreibe 7,2%. Nicht schlecht. Also der Geruch ist gut. Also ich hab so ein großes Glas. Mal probieren. Ja, riecht gut. Boah, ziemlich bitter, oder? Ziemlich bitter, ja. Kräftig. Nicht so Zitrus bitter, sondern so. Aber Cascade. Was machst du denn? Kernkraft. Was hört denn der Jens? Ich wollte mal was von Zombie Nation spielen. Ja, Zombie Nation, ja. Ach so, nee. Ist das aus der Serie? Nee, das ist so. Wie du die gehört. Ja, von 1999, so ein Techno-Hit. Techno. Ja, schmeckt jetzt nicht so schlecht, aber es ist echt bitter. Wie ist nochmal dein Instagram-Account von unserem Stammtisch? DST-Podcast. Aber ich glaube nicht, dass wir einen Instagram-Account haben. Ja, ich glaube aber einen Facebook. DST. Nee, wir haben einen Twitter-Account. Ja, meine ich ja. DST. Und das Goa-Podcast. Ach so, hier, jetzt hat sich übrigens tatsächlich vorgestern ein Twitter-Nutzer gemeldet. Der hat gefragt, ob wir eigentlich noch Bierpakete annehmen oder ob wir nur noch Ales trinken. Ach so, nee. Ich habe gesagt, wir aalen uns auch gerne noch in Bier. Ja. Eigentlich trinken wir her damit, ja? Eigentlich trinken wir alles, was bierig ist. Das bierige Bier. Das bierige Bier. Puntigame, ja. Das bierige Bier. Also wie findet ihr es? Ja, kann man gut trinken, aber für ein zweites wäre es mir zu bitter, glaube ich. Ja, dann braucht man zwischendurch, also ich habe ja immer noch ein Zwischendurch-Bier zum Mund befeuchten. Das zieht einem schon so ein bisschen die Füße weg, oder? Dann ist es also mir schon richtig gut finde ich es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mädchen. Also, na, es ist schon sehr bitter. Aber ich muss sagen, ich muss meinen Augustiner zwischendurch immer mal. Ich habe das gekauft im Galeria Kaufhof. Mhm. Weil ich da irgendwie einkaufen war, hat mir noch ein T-Bone Steak gekauft. Und dann bin ich da noch in der Getränkeabteilung, weil ich mir eigentlich nur so eine Limo oder sowas holen wollte, weil ich Durst hatte. Und dann sehe ich auf einmal, haben sie so viele Biere da? Und da habe ich zwei jetzt von diesem Green King. Ich finde das Label total geil. Ja. Aber ich glaube, da wird es ganz gut passen. Also wenn du jetzt so ein fettes Fleisch isst. Ja, dazu wird es ganz gut gehen. Mit so einer starken Soße irgendwie, leicht rauchig und so, dann ist, glaube ich, so ein bitteres Ding. Sieht schon cool aus, das Logo. Oder? Auf jeden Fall. Also das gefällt mir gut. Die Aufmachung auf der Flasche ist nett. Der Green King. Wenn wir es gerade von Bier haben, ja, mal zur Abwechslung in unserem Podcast. Machen wir selten. Würde ich gerne noch mal ein bisschen Werbung machen. Für Bier. Ich weiß gar nicht, ich denke, wir haben da schon mal drüber gesprochen, über zumindest für alle Hörer, die hier aus München sind oder aus Münchner Umgebung, müssen unbedingt mal in die Giesinger Brauerei gehen. Ja? Ich glaube, wir hatten ja schon drüber gesprochen, oder? Das wird über die Giesinger Brauerei, wo die ist und... Wir haben ja mal das Bier schon mal getrunken, glaube ich. Ja. Also ist jetzt von mir, von meinem Wohnsitz nur noch zu Fuß. Also ihr könnt keine Steine ins Fenster schmeißen. Ja, nein, nicht ganz, auf der anderen Isar-Seite. Und wir waren letztes Wochenende da fürs 10-Jährige. Und am Wochenende davor wart ihr auch da, weil da haben wir uns getroffen. Wir wollten nämlich auch hin, aber haben keinen Platz mehr gekriegt. Genau, da waren wir auch da, da waren wir abends da. Ja. Und dann hatten wir da gesehen, das 10-Jähriges. Also es sind jetzt 10 Jahre gibt es die Giesinger Brauerei, wobei der Steffen, der Chef, der hat, glaube ich, daheim in der Garage irgendwie angefangen. An dem Standort gibt es noch nicht. Und an dem Standort gibt es die jetzt ein Jahr. Also sie sind in irgendeinem alten Industriegebäude drin, total cool. Mit einem schönen Braustübel, dem Sudhaus. Und da hatten sie jetzt zum 10-Jährigen, das war jetzt über 2 Wochenenden. Also haben sie einmal das 1-Jährige gefeiert am Standort und dieses Wochenende das 10-Jährige der Brauerei. Und man muss einfach immer sagen. Die Feste feiern, wie sie fallen. Nein, aber ich, wisst ihr, ich gebe euch mal ein gutes Beispiel. Wir waren da den Samstag, wo wir uns getroffen haben, mit Fußball Joe. Hatte ich irgendwie versucht anzurufen, habe da keinen erreicht, wegen Platz und so weiter. Und dann kam ich dahin, habe ich gesagt, hier, wir sind 5 Leute, wie sieht es jetzt denn aus? Ja, und der Steffen, der Chef, hat mich gerade unten in den Empfang genommen. Ja, servus, bla bla bla. Also wir kannten uns nicht, aber so gleich Hand gegeben und wie geht's, bla bla bla, bisschen geschwatzt. Und habe ich gesagt, ja, ich brauche einen Platz für 5 Leute, ja, hast du reserviert? Sag ich, nee, ich bin bei euch nicht durchgekommen, ging nur der Anrufbeantworter ran, bla bla bla. Ja, ich guck mal, ob ich oben was finde. Und dann hieß es irgendwie, ja, da oben ist doch noch ein Platz frei, da ist eine Gruppe abgesprungen. Setz dich da hin, passt schon. Ja. Und dann kam aber die Gruppe, hat sich rausgestellt, die waren dann doch noch da, die waren nämlich unten zur Brauereiführung. Ja, also, war ein bisschen blöd. Das war nicht Steffen, da hat er dann sofort gesagt, ja Kai, oh scheiße, setz dich an den Tresen und wir finden schon was. Und die erste Runde gehen auf mich. Dann haben wir jeder nachher eine Runde Bier aufs Haus bekommen. Ja, bei 5 Mann. Also extrem nett und einfach total sympathisch, dieser Laden, authentisch und kann ich nur wärmstens empfehlen, da mal hinzugehen, wenn man in München ist, ja? Also so viel Werbung muss jetzt sein, ja? Ja, das macht ja nichts. Wir kriegen ja auch einiges dafür. Ja. Nicht. Schön lebenslang Bier, ja? Ich war aber auch schon 2 Mal da, war eigentlich ganz nett. Jedes Mal. Und der Schlappschwanz. Der Schlappschwanz. Der ist eine Empfehlung. Der Schlappschwanz? Der Schlappschwanz. Kenn ich gar nicht. Ist nicht? Muss man trinken. Ich habe letztes Wochenende getrunken, den Sternhagel, den finde ich extrem gut. Und dann hatten sie gerade ganz frisch, der war gerade der Sud morgens fertig geworden, habe ich dann einen der ersten von getrunken, einen Weihnachtstrunk. Heißt der Giesinger Weihnachtstrunk. Was ist das? Bier. Ja, auch ein Bier, auch stark gehopft, also geht so in die IPA-Richtung. Aber nicht irgendwie so Ekelzusätze drin. Nee, ganz normales so. Bier, ganz normales Bier. Zitronat. Aber auch ordentlich. 7,2%. Also, der hat ganz schön ordentlich zum Schlagern gebracht. Ja. Wie steht ihr denn eigentlich zu Weihnachtsmärkten, Jungs? Ich habe ja einen vor der Haustür am Rotkreuzplatz. Ich gehe da immer ganz gerne kurz hin. Da gibt es halt ein paar nette Glühweinstände. Gibt es eine gute Wurst. Und da habe ich was, schon. Was ist mir denn eigentlich hier in München auf dem Glühwein, auf dem Weihnachtsmarkt für Würste? Was gibt es denn hier? Gibt eigentlich eine Thüringer. Also eine klassische, längere Bratwurst. Genau. Gibt es bei uns. Okay. Ja. Weil ich, in Hessen ist ja Rindswurst ganz groß. Also ich bin auch ein riesen Rindswurst-Fan. Das ist so, was mir total abgeht. So eine Rindscurry. Gestern war ich in Limburg, habe ich erstmal eine schöne Rindscurry gegessen. Ernsthaft? Das geht dir ab. Es gibt hier doch fast nur Currywürste, die aus Rinderwürsten sind. Wo denn hier? US. Ich habe in München noch nie eine Currywurst gegessen. Wo gibt es denn gute Currywürste hier? Keine Ahnung. Ich bei uns in der Kantine gibt es eine Currywurst mit Rindswurst. Und ich verstehe das immer nicht. Ich finde, eine Currywurst muss aus Schwein sein. Ja, also ganz ehrlich, in Erlangen fand ich das immer furchtbar in der Kantine. Da gab es immer Currywurst aus Bockwurst. Da hab ich gedacht, ey, was? Seid ihr bescheuert oder was? Das ja, da war die Wurst, die in die Currywurst reinkam, Bockwurst. Mhm. Ich hab gesagt, ihr habt es ja wohl nicht mehr alle. Das war also nicht, die war nicht gebraten oder gegrillt, sondern die war gekocht. Ich glaube, bei uns im Rewe, wo wir mittags manchmal was holen, da machen die das auch so. Aber das Curry King wird, oder was? Ja, nee, die haben da so eine kleine Theke und da gibt es auch so einen Sud mit so einem roten Zeug drin und da hauen die, glaube ich, auch so eine geschnittene Wiener rein. Das ist dann die Currywurst. Nein, also nicht so. Wir brauchen uns jetzt nicht über Rind- und Schweinewürste unterhalten, aber also ich glaube, in München ist schon so. Thüringer Gesetz. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel. Ach so, ja. Ich glaube, man kann hier relativ gut aussuchen zwischen roter und weißer. Okay. Ja, rote gibt es, weiße. Und der hat jetzt was Neues, gibt auch die schwarze. Die schwarze? Bin mir nicht ganz sicher, ich habe nicht gefragt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht eine Blutwurst ist. Okay. Die sieht eigentlich genau, also von der Form her ist es genauso wie eine ganz normale Thüringer, nur dass sie halt sehr dunkel ist. Ganz schwarz ist, komplett. Okay. Bisschen wie unten rum. Ja. Bitte. Ja, aber jedenfalls, also ich gehe da immer kurzzeitig gerne hin. Und bei uns ist nett, da gibt es dann so einen erhöhten Stand oben. Da, also am ersten, gestern haben da die Turmbläser gespielt. Aha. Da kommen halt so stimmungsvolle Weihnachtsmucke. Und dann zwischendrin spielt dann auch mal so eine Alleinunterhalter-Kombo. Mal bisschen mal Helene schlecht. Fischer oder so. Ja, eher nicht. Aber schon eher so ein bisschen Tanzmusik oder so, aber halt ziemlich leise und gemütlich. Also ich finde es eigentlich immer ganz nett. Also du bist schon so ein weihnachtlicher Typ. Ja, ich habe da schon Bock drauf. Du hast ja eben auch gesagt, hast du schon einen Weihnachtsbaum geholt? Ja. Hat sich das bei dir geändert, seit du Familie hast? Oder war das schon immer so? Also Bock auf den ganzen Kram hatte ich eigentlich schon immer. Ich habe schon immer gern im Dezember, Anfang Dezember, eine Lichterkette aufgehängt bei mir. Und weiß ich nicht warum, aber irgendwie fand ich das immer cool. Ich bin da ja total kontra. Also mir geht das sowas von, also jetzt Weihnachtsmarkt, können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber so irgendeine scheiß Deko. Meine Mutter sagt immer so, hey, du musst doch mal einen Adventskranz haben, soll ich ja nicht mal einen machen und du musst doch mal ein bisschen hier Weihnachtsdeko und so. Und sag, kannst du ja alles behalten? Ich brauche schon alles überhaupt nicht, ja? Staubfänger? Was brauche ich einfach nicht. Ja. Das geht mir voll am Arsch vorbei, ja? Mhm. Und Weihnachtsmärkte, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß nicht, wenn wir gleich dem Jens seine Meinung zu hören, ja? Jens und ich haben ja in Nürnberg studiert, der berühmteste Weihnachtsmarkt in ganz Deutschland. Und ich habe da relativ lange und Jens auch eine gewisse Zeit in Luftlinie 300 Meter davon entfernt gewohnt. Und das hat immer gemüffelt nach Weihnachtsmarkt. Ja, die ganze scheiß Dezember durch nach Glühwein und Bratwurst und so. Also ich war noch nie ein Glühwein-Fan, das ist halt der Punkt, ja. Ja. Bratwurst bin ich immer für zu haben, aber... Aber das hat mich echt... Oh, jetzt beginnt bald wieder die Weihnachtsmärkte und die Bratwurstzeit. Genau, die Bratwurst kriegst du auch sonst. Wir brauchen keinen Weihnachtsmarkt. Ja. So. Und das hat mich total angenervt, ja, weil einfach, du musst dir vorstellen, Nürnberg zur Christkindlesmarktzeit ist wie München zur Oktoberfestzeit. Mhm. Also ich kann schon verstehen, dass Leute in München einen Hass aufs Oktoberfest bekommen und Leute in Nürnberg einen Hass auf den Christkindlesmarkt. Mhm. Weil du kannst nirgendwo mehr, in die Stadt kannst du nicht mehr normal reinlaufen, das ist alles nur ein Riesengedränge und so. Ja, ich stehe ja nicht so auf die Wiesen, dafür eher so auf den Weihnachtsmarkt. Ja, aber das, guck mal, der Punkt ist ja der, ich glaube, dass jetzt hier so, was ich so gelesen habe, so ein paar Weihnachtsmärkte in München würde mich schon reizen. Also zum Beispiel mal aufs Tollwood, Winter-Tollwood fände ich, glaube ich, ganz schön. Ist ja brutalst voll. Ist auch brutalst voll. Brutal. Also das ist der vollste, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Wenn du Bock hast, da eine Feuerzangenbowle oder einen Glühwein zu trinken, der wahrscheinlich 5,50 Euro kostet, okay, wenn du Glück hast, dann musst du dich auf jeden Fall drängeln. Ja, und oben den bei Jens da oben in Schwabing, den finde ich eigentlich ganz schön. Der ist, ja, das ist so ein Alternativ, den mag ich. Der Künstler, genau. Den finde ich eigentlich ganz schön. Ganz nett. Und gut, den Rotkreuzplatz kenne ich nicht. Der ist halt recht klein. Und Marienplatz, gemütlich. Das ist, glaube ich, sehr. Der ist nicht schön. Der ist nicht so schön. Nee, der ist eigentlich gar nicht schön, weil das sind halt so quadratische Wege. Aber also allein das ist halt die so New York. Aber allein die Tour. Weißt du, allein die Tatsache, dass du. So eine große Vielfalt an Weihnachtsmärkten. Ja, das ist schon mal schön. Wo es auch richtig voll ist, wo es aber auch schön ist, ist hinterm Rathaus, da in dem Innenhof und so. Ja. Da kann man Residenz. Auch, ja, Das sind auch ganz nette. Dann gibt's ja, da gibt es ja noch einen Schulweihnachtsmarkt, gibt es da auch schon. Mhm. Ja, Weihnachtsmarkt gibt es auch noch. Mittelalterlichen gibt es, wenn man da drauf abfährt. Platz. Mhm. Jens kennt sich aus. Da fällt mir immer ein, seid ihr bescheuert oder hat der Scheiß euch erst so blöd gemacht? Kennst du den Song? Nee. Das ist von, ich habe das auch nur gehört, bei einer Seite. Deine Mütter. Deine Mütter, irgendwie so im Mittelalter, hast du nicht gesehen, ja? Ja. Ja, aber weißt du, so ist das halt noch ganz cool. In Nürnberg, ich fand das echt furchtbar und ich weiß, ich werde das nie vergessen, meine Oma, Gott hab sie selig, war damals, kurz bevor ich mit dem Studium fertig war, ist sie dann nochmal mit über 80 da runtergekommen, noch mit meinem Onkel und so weiter und dann hieß es ja hier Christkindlesmarkt und die Frau hat für Weihnachten gelebt, ja. Das war ihr Highlight und Adventszeit und Plätzchen backen und hast du nicht gesehen, ja, also tonnenweise Plätzchen, ja. Oh, warum haben wir keine Plätzchen da? Ah, ich habe welche da, soll ich welche holen? Ich habe von Mutter welche mitgebracht, ich hole gleich mal Plätzchen. Ah, ein Hoch auf Mutter Biskwa. Und auf jeden Fall, Oma war Mrs. Christmas, ja. Okay. Und dann da auf den Weihnachtsmarkt und die ist auch bald durchgedreht, ja, weil das war nur ein Geschiebe und Gedränge. Deine Oma ist Mrs. Christmas und du bist der Grinch, oder? Ich bin der Grinch, so ungefähr. Deswegen. Ja? Aber das war echt, also, das war der Hass, ja. Ich weiß, wie ging's dir denn da, Jens? Mit Nürnberg und Christkindlesmarkt. Ich finde das furchtbar. Naja, ich habe ja schon eine gewisse Abneigung gegen sämtliche Menschenansammlungen. Ja. Außer es hat was mit Musik zu tun. Ja. Ich finde das auch übertrieben. Und ich bin auch so ein bisschen grinchig unterwegs. Ich mag einfach dieses warme, enge, heimelige nicht so. Das widerspricht so ein bisschen meiner Grundeinstellung. Ich finde das schon. Wie gesagt, ich bin da irgendwie versaut. Ich meine, schau mal, ohne Scheiß, Weihnachtsmarkt. Das heißt doch schlechten, warmen Wein trinken. Ach nee, gibt's auch teilweise ganz nett. Aber es geht ja auch, das ist wie auf dem Oktoberfest. Schlecht eingeschenktes, schlecht gespülte Gläser, 12 Euro dafür bezahlen und trotzdem gut finden. Ja, ich halt nicht. Ja, ja, ich mag's auch nicht so gern. Aber, mei. Ja, ich sag gar nicht. Nee, aber das ist halt, das ist halt so eine Einstellungssache. Nee, aber ich finde das schön, ich arbeite ja nicht weit weg von zu Hause und da gehe ich direkt da drüber und dann kommst du halt abends nach Hause. Dann kannst du ja nochmal kurz irgendwie mit jemandem Glühwein trinken. Dann gehst du nach Hause und dann glitzert es da so ein bisschen, wenn du auf der Couch hockst. Das finde ich eigentlich ganz nett. Packt mir. Also da entspann ich. Moment, da glitzert es, Der Christbaum da. Ach so, ich dachte, weil du irgendwie hier noch deinen Flachmann ausgepackt hast. Beim Glühwein trinken. Nee, aber ich finde, also das merkt man einfach, wenn ich halt da über diesen Platz laufe, abends, so zwischen 6 und 8. Da ist irgendwie eine ganz gemütliche Atmosphäre. Ja, die Leute sind halt irgendwie... Wenn es so ein Alltagsding ist, ne? Ja, die Leute kommen halt da alle irgendwie aus der Arbeit raus. Da ist nämlich auch direkt gegenüber ist halt der Kaufhof. Und die gehen halt da Weihnachtsgeschenke einkaufen oder so. Und alle sind irgendwie so ein bisschen gemütlich und entspannt. Ja. Einigermaßen. Ja, das ist richtig, ja. Und irgendwie ist das nett. Das ist halt so, also das ist halt angenehm, finde ich. Weil du halt merkst, dass die Leute jetzt irgendwie... zum Ende des Jahres halt mal kurzzeitig versuchen, zumindest ein bisschen runterzukommen. Viele können es dann auch schon. Ich weiß nicht, bei BMW arbeitet auch keiner mehr, glaube ich, ab November, weil die alle ihre Überstunden abbauen müssen. Und die hängen halt dann da auch irgendwo rum. Ist auch bei BMW, oder? Jojo. Ja, jedenfalls. Morgen dann 3, oder? Jojo. Also irgendwie ist es halt, finde ich es halt eine ganz gemütliche Atmosphäre. Okay, dann. Ja. Ja. Kann ich nachvollziehen. Kann ich total nachvollziehen. Ja. Ja. Hast eigentlich recht. Und da gibt es halt 6 Millionen Kinder bei uns in Neuhausen und da gibt es so ein ganz kleines Karussell. 6 Millionen? Ja, mindestens. So viele? Mindestens. Und da gibt es so ein kleines Karussell. Das ist wirklich winzig und das ist auch richtig langweilig, aber die Kinder finden es halt nett. Ja. Und da siehst du halt immer, wie dann da eine riesige Traube an Kindern an diesem und jeder will mal mit dem einen und mit dem anderen fahren. Ich finde das. Also nur kurz zur Info für unsere Hörer. Der Jens packt jetzt mit großen Augen die Plätzchen von meiner Frau Mutter hinaus. Und wisst ihr, was das für eine Box ist? Guck mal genau hin, was das für eine Box ist. Nürnberger. Der Neptunbrunnen. Na, guck mal hier. Die Kaiserburg ist drauf. Das Dürerhaus ist drauf. Das ist praktisch die Nürnberg-Box. Ja. Das ist hier die Kaiserburg, Dürerhaus. Geht einiges. Sauber. Da waren wahrscheinlich mal Lebkuchen. Also empfehlen kann ich die Nussecken. Die sind der absolute Oberknaller. Wie ich meine. Die Vanillegipfel. Ist schon in Ordnung, oder? Ja, ja, klar. Jetzt hättest du es nicht herstellen dürfen. Still, ja. Da bleibt nichts mehr über. Ja, ich trinke noch einen Schluck und dann nehme ich mir dann auch gleich. Also die, ich habe da schon viel zu viel gegessen. Mm. Die sind aber der Oberknaller, ja. Mhm. Mhm. Ja, liebe Hörerinnen. Da wird gespachtelt. Und Hörer. Also ich esse ja normalerweise kaum Süßzeug. Nur so einmal die Woche irgendwie mal ein Eis oder so. Aber ich kam Freitagabend bei meinen Eltern an. Da hat meine Mutter gemeint, ja, Bub, willst du noch was zum Abendessen? Da dachte ich, nee, ich habe eben schon mir beim Jormas noch einen Salat geholt und so. Alles gut. Ja, willst du ein paar Kekse? So, ja, jo, gut. Oder ein paar Plätzchen? Tu mal her. Dann habe ich so einen kleinen Teller mit so 5, 6 Plätzchen gegessen. Da habe ich gesagt, da musst du noch mal was anfangen. Ich glaube schon Freitagabend. Vater, fahr mal ein Laster vor. Irgendwie 12 oder 15 so Plätzchen reingekommen. Okay. Mhm, alles gut. Kann was. Finde ich gut, dass ihr schon welche habt. Mhm. Oder deine Mama schon welche hat. Ja. So, wenn das wir mal jetzt das zweite Bier auf. Ui. Ui. Und zwar gucken, ist das ein Geburtstagsbier, das hat der Jens mir zum Geburtstag geschenkt. Aha. Gib mal deine Klammer. Ich bin sehr gespannt. Ist jetzt nichts für den Jens leider. Aber ich habe selten so ein dunkles Bier gesehen. Leck mich am Arsch. Das ist ja Schwatz. Schuckeschwatz. Aber bitte nur ein Ding, weil ich will es euch ja nicht wegtrinken. Aber es ist echt extrem. Danke, danke, danke. Reicht schon. Also wir trinken jetzt, warte, ich muss noch ein Foto davon machen. Wir trinken jetzt sehr feinporigen ein Nachtflug. Ein Propeller, so heißt die Brauerei. Habe ich auch schon mal ein IPA von getrunken. Ein Propeller Imperial Stout Nachtflug. Also es ist wirklich so. Die dunkle Verführung. Schwarzes Loch schwarz. Also schwarzer geht fast nicht mehr. Da kommt echt gar kein Licht mehr raus. Was nutzen die wohl für? Tiefschwarz, dicht ölig. Braun, schöner Schaum, intensive Nase, Röstaromen, Waldbeeren, frischer Hopfen. Ja, riecht herrliche malzig. Fülle, macht Druck am Gaumen. Das kann man auch noch sagen. Ja, keine Ahnung. Verprügelt das Zäpfchen. Sehr lange Nachtrunk, vielschichtige Hopfenöle massieren sich in die Zunge, geben nicht so schnell vor. Zart, bitter und himmlisch. Fast so sexuell hier. Macht aber, Druck am Gaumen. Ja, aber intensive Nase fand ich jetzt nicht so intensiv. Ich habe ein bisschen Schnupfen momentan, deshalb kann ich es nicht so genau sagen. Also es riecht schon nach was, aber intensiv? Haben wir mal Asisch schon angetrunken? Puh. Boah, jetzt mache ich Druck am Daumen. Jetzt weiß ich, was die damit meinen. Oh ja, das macht Druck am Gaumen. Druck am Gaumen. Aber gut. Ich finde es fein. Boah, das ist geil. Wir haben heute lauter Biere, die einem irgendwie so ein bisschen... Das finde ich um Längen besser als das Vorgängerbier jetzt gerade. Also echt, also ölig. Es bleibt so wirklich an der Lippe hängen. Also man merkt so richtig, dass da ist noch was da. Ja, geht schon, oder? Finde ich super. Nicht schlecht. Alles super. Das kann richtig was. Es freut mich, dass ich dir so ein Bier geschenkt habe, Kai. Ja. Mein Schwiegervater hat mir wieder den Bier-Adventskalender gebracht. Ja? 24 Tage, 24 verschiedene Biere. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Nur immer. Ja, da sind halt viele so kleine Sachen auch drin, die man halt nur regional kennt und das ist halt nett. Aus Bad Lasve. Wo kommt das her? Bad Lasve. 57334. Ich will auch mal gucken. Wo ist denn 57? Propeller. 5. Die reine Wahrheit. Richtung Richtung Ruhrpott sein, oder? 57334, schauen wir mal. Mhm. Ja, aber so ein Stout, das habe ich auch immer mehr schätzen gelernt in den letzten Jahren. Also ich finde das total gut. Das ist halt natürlich überhaupt nichts, was du irgendwie mal so nebenher trinken kannst, aber das ist echt super lecker. Ja. Also, boah. Es gibt einen Stout, das finde ich auch sehr gut. Black Sheep Stout heißt das. Black Sheep Stout? Bei Siegen. Das gefällt mir sehr gut. Wo ist das? Bei Siegen. Bei Siegen? Ja, zwischen Marburg und Siegen. Das ist ja bei mir um die Ecke. Ja. Zwischen Winterberg, Marburg und Siegen. Siegen. Mein Heimatort, ja. Ja, ist schon noch ein... Ja, aber Siegen ist nicht so weit weg. Siegen ja, ist bei mir ist richtig, was weiß ich, eine halbe Stunde Fahrt oder so. Ja, und du brauchst wahrscheinlich eine Stunde bis Bad Lasve. Die haben schon 9,1 Propeller hat das. Was hat das? 9,1 Propeller hat der Propeller. Da geht was. Da, ganz ehrlich, das schmeckst du aber nicht. Nee, also er schmeckt jetzt nicht so alkohollastig, gar nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht gedacht. Ist cool. Wir haben ja schon häufig genug ausgeführt, dass wir eigentlich alle, glaube ich, keine Fans sind von so ganz hochprozentigen Bier, was so nach Alkohol schmeckt. Ja, wir hatten ja mal von dir die aus diese Belgien, und die waren ja furchtbar. Heftig. Und die haben dann auch wirklich schon so stark nach Alkohol geschmeckt. Und das fand ich nicht gut. Nee. Also das war überhaupt nicht gut, ja. Kaidi Lan. Ja. Wo die Durchbad Lasve. Ja, guck an. Das ist ja auch noch, habe ich glaube ich schon mal gesagt, das wäre noch so ein Urlaubswunsch von mir, mal irgendwie so 3, 4, 5 Tage von der Quelle der Lahn bis in die Mündung zu fahren. Ja. Habe ich ja auch nochmal diesen Urlaubswunsch. Also jetzt nicht mit der Lahn, sondern ich würde gerne mal mit dem Fahrrad durch Deutschland touren. Also von hier bis zu meinen Eltern oder Großeltern. Mhm. Musst du kurz sagen, wo das ist? Das ist in Nordhessen. Nordhessen, Niedersachsen. Ostwestfalen, Lippe. Ostwestfalen, Lippe. Aber da bist du auch gut unterwegs. Ja, so 1,5 Wochen würde ich mir dafür schon nehmen. Die Frage ist, ob man das mal mit Kindern machen kann. Das wird halt dann schwierig, ja. Ja, wenn nicht, dann machen wir das halt. Ja? Da geht einiges, ja. Ja. Gut. Joe, hast du jetzt mal ein Plätzchen probiert? Ach so, ja. Also die Walnuss finde ich nicht so gut. Die hat meine Mutter gestern erst mal gemacht. Die fand ich nicht. Also das sind die eckigen. Die mag ich nicht so gerne. Ich nehme mal hier so ein Eckchen. Ist alles gut. Ich darf nichts an die Backwünsche deiner Mutter. Ganz ehrlich, also. Ja, schmeckt gut. Meine Mutter sagt immer von sich selbst, sie ist nicht so die große Bäckerin. Das stimmt auch. Das war immer meine Oma. Meine Oma hat echt, wie gesagt, Gott hab sie selig, aber die hat ungelogen 12 verschiedene Sorten Plätzchen jedes Jahr gebacken. Und das Geile ist, wenn du dann dabei warst. Die hat schon im September angefangen, oder? Nee. Das hat die an einem Wochenende durchgezogen mit ihrer Schwester damals. Nicht schlecht. Und wenn du dann in die Küche gekommen bist, da sah es aus. Das kannst du dir nicht vorstellen. Als hätte die Bombe eingeschlagen. Oder wenn die, sagt euch das, die Kuchenart Frankfurter Kranz was? Nö. Dir, Jens? Nö. Ja, für dich. Nee, das musst du dir vorstellen. Es ist so Biskuit, ja, oder so Biskuitteig. Mhm. Und dann so geschichtet, immer mit so einer Sahnecreme zwischendrin. Und dann auch außen. Hat so die Google-Hop-Form. Und dann kommt von außen krokant dran. Mhm. Also das praktisch, du bestreichst das Ding komplett aus mit Buttercreme, geil. Entschuldigung, nicht Sahnecreme, Buttercreme. Und dann schmeißt du Muster von außen krokant dran. Kräftig. Und dann werde ich nie vergessen, das hat meine Oma früher immer mit Leidenschaft gemacht, ja. Und dann den Krokant, der ist dann da echt so mit der Hand drauf gefeuert worden. Das war nachher in der ganzen Küche war überall krokant, ja. Als ich früher so ein kleiner Junge war, habe ich dann da, da habe ich dann auch nachher mal aufgeräumt. Ja. Ich habe gedacht, Alter, wie sieht's denn hier aus? Ja, ist der ganze Krokant da rumgeflogen, ja. Ja, da ist was los. Und also das war immer die Weihnachtsbäckerei, ja. Wenn meine Oma da losgelegt hat, cool. da wird richtig viel gebacken. Ja, jetzt muss meine Mutter ran, ja. Aber macht es nicht schlecht, ja. Ja, ich fand es sehr gut, das, was ich gerade gegessen habe, die Nussecke. Also die Nussecke, die kann man sagen. Die war echt fein. Ach, Kinder. Ja, sollen wir mal zu ernsteren Themen übergehen? Ja, so ernst wie, fand ich jetzt auch irgendwie, dadurch, dass ja bei mir da auch dieser Kaufhof ist, von einem Jahr, Black Friday gab es noch nicht, oder? Doch. Gab das schon? Kommt drauf an, wo du hingeschaut hast. Also irgendwie, also ich glaube, den Kaufhof noch nicht. Bewusst noch nie wahrgenommen, aber auf einmal, also dieses Jahr gab es fast schon überall. Also ich würde sagen, seit 3 oder 4 Jahren gibt es den bei Amazon. Mhm. Ja genau, die haben als erste angefangen. Und noch länger. In USA. Aber, und dann ja, natürlich. Also in Amazon schon lange, ja, oder? Aber dann ja, aber in Deutschland online. Noch nicht so. So, nee, weißt du, so nicht. Als dieses Hype. Hallo, wir machen jetzt hier großes Rabattaktions. Ja. Und letztes Jahr habe ich schon zumindest bei den ganzen Online-Händlern das Gefühl gehabt, die haben das jetzt auch alle übernommen und jetzt sogar die stationären Geschäfte, die größeren. Ernsthaft? In München habe ich viele jetzt. Ja. Habt ihr gestern echt Bambule gemacht, was? Machen eben keine Bambule. Die machen keine Bambule und die Menschen. Schlagen auch noch nicht drauf an. Wahrscheinlich, weil hier auch nicht das Klientel dafür ist. Ist vor allem kein Zug da, das ist ein Freitag wie jeder andere auch. Ja, klar. Aber es ist zumindest überall wurde damit beworben, dass es am 27. bis zu 50% Rabatt ausgewählten Schrott gibt. Sehr gut. Ja, ja, genau, das trifft. Ja. Also ganz ehrlich, ich finde das einfach totalen Scheiß. Dieses ganze Black Friday-Gedöns. Ja, wieder, natürlich. Das ist wieder genauso. Das ist wieder genau, wie Valentinstag. Genau, wie Valentinstag und Halloween und der ganze Schrott, ja. Braucht keine Sau. Das ist wieder so ein richtiger Fuck aus Amerika, ja. Aber ich fand das super lustig. Das ist ja total anti-amerikanisch, was du da sagst. Aber bei Amazon, dieses Jahr haben sie ihn ja richtig gut gemacht mit diesen ständig wechselnden Angeboten, nur noch 3 verfügbar und sonst irgendwas. Und dadurch, dass sie es ja so beworben haben, habe ich mir das ja auch immer mal wieder zwischendurch so angeschaut, was da gerade so abgeht. Und das ist echt geil gewesen, weil du denkst ja, dann gehst du da drauf und dann kriegst du da die Mega-Angebote, ja, PlayStation kostet nur noch 200 Euro und so Zeug. Und was siehst du dann da so? Duschgel statt 1,90 Euro, halt 1,60 Euro und so. Ja, du, es gibt genug Leute, die stellen. Alter Schwede, aber das interessiert doch keine alte Sau. Aber Joe, jetzt mal ohne Scheiß, das interessiert dich nicht, aber ich kenne wirklich mittlerweile viele Leute, die stellen sich in ihren Keller 20 Tuben von dem Duschgel. 20 Tuben von dem Duschgel, weil sie das bei einer irgendwie 30% weniger Aktion gesehen haben und dann wird mal dick der Kofferraum eingefüllt. Ja? Und dann spare ich mir übers Jahr gesehen 2,30 Euro. Ja, vielleicht, wenn du das bei allem machst, sparst du dir auch 100 Euro oder lass es 500 Euro im Jahr sein. Ja, aber das wäre mir doch der Stress überhaupt nicht wert und dann so. Naja. Also, aber wo ihr das jetzt gerade sagt, dass das lustig ist, von mir, Freundeskreis habe ich ja einige Schweizer Freunde. Mhm. Die waren jetzt wieder hier im Rahmen vom Oktoberfest. Ja. Und dann die waren wieder in Drogeriemärkten. Genau, genau. Da waren die wieder beim D&M, DM und haben halt ungelogen für 298,75 € oder irgendwie sowas Duschzeug und so gekauft. Ich dachte, ihr habt doch totale Vollmaß. Sie kam dann zurück und hat irgendwie 4 große Taschen voll gepackt mit Kliskur und hast nicht gesehen, also 2 Mädels, ein Typ. Und da sagen die, das ist, also die Schweiz ist ja generell sackteuer, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, aber das muss wohl da wirklich Faktor 4 teurer sein als in Deutschland. Aber warum? Ja, das frage ich mich halt auch. Also ich meine, es ist wie in Skandinavien der Alkohol, aber da verstehe ich das ja, weil die ja, halt versuchen, ja, dass die Leute Steuer auf Duschgel oder ja, sowas. Ja. Ich meine, duscht euch nicht, weil wir wollen, dass es stinkt. Ja, genau. Das wäre ja traurig. Der Schweizer muss riechen, ja. Ja, das, weil so erhalten sie ihre Neutralität, weil sich keiner reintraut. Ja. Die ganze Nation. Der Schweizer an sich, der muss streng riechen. Ja. Das ist die beste Abwehr gegen Immigration und Angriffskrieg. Aber kann ich null nachvollziehen, ja, wie das sein kann. Das verstehe ich auch nicht. Also die sagen, das wäre so abartig teuer. Also wirklich komisch. Um Längen billiger, ja. Okay. Das ist echt lustig. Oder? Das kannst du ja. Das ist schon seltsam. Ja, aber jetzt nochmal, um das kurz auf das Thema Black Friday zurückzukommen. Habt ihr irgendwas gekauft? Nee, ich kaufe mir jetzt nicht ein Duschgel. Deswegen bei Amazon würde ich sowieso kein Duschgel kaufen. Auch keine PlayStation für 200 Euro. Die gab es ja nicht für 200. Es gab sie für 333, glaube ich. Und das ist jetzt nicht so das Mega-Schnäppchen, weil das gibt es auch beim Saturn und das gibt es eigentlich überall, mal immer zwischendurch. Ja. Und so. Mit 0% Finanzierung auch noch dazu. Ja, das ist ganz wichtig. Ah, ja, komm, da hast du für 15 Euro im Monat über 3 Jahre hast du PlayStation 4. Nach 2. Ey, ihr lacht. Nach 3 Monaten ganz so habe ich es bei ganz der PS3 gemacht. Ich habe meine PS3 habe ich auch über 0% Finanzierung beim Mediamarkt geholt. Ja. Irgendwie für, keine Ahnung, 1 Euro im Monat oder irgendwie so. Ja, genau. Aber ihr habt doch BWL studiert. Das hat doch keinen Sinn, wann ich mein Geld verkonsumiere, ob ich es jetzt gleich verkonsumiere. Ja, damals hast du noch ein bisschen mehr Zins bekommen. Da war das eigentlich gut. Das Gleiche, oder nicht? Nee, damals hast du noch ein bisschen mehr Zins bekommen. Du kannst ja das Geld, was du jetzt nicht ausgibst, dann anlegen. Ja, und wie viel kriegst du da drauf? Ja, derzeit nichts. Ja, aber damals hast du ein bisschen mehr bekommen, ja? Damals gut, war das wenn schon du natürlich ordentlich Zinsen kriegst, aber naja, bei 0,01% spart man sich das Ganze. Ja, also habt ihr nichts gekauft, ja? Ich hab jetzt nichts gekauft. Ja. Aber wenn wir gerade so beim Kaufen und so sind, was sind denn eure persönlichen Weihnachtswünsche? Also Weihnachtsgeschenkwünsche, ja. Was hättet ihr denn gern zu Weihnachten, ja? Schreib mal mit, Kai. Ein Moment. Jetzt dreht er den Spieß um, ja. Jetzt schreibt er auch mal auf seiner imaginären, unsichtbaren Schreibmaschine. Nee, jetzt mal ernsthaft. Also was habt ihr irgendwie was, wo ihr sagt, das kaufe ich mir dieses Jahr zu Weihnachten? Ja. Und zwar? Ich habe beschlossen, dass ich jetzt nur noch langlebige Konsumgüter kaufe. Okay. Die gibt's doch nee, gar nicht. Also mehr. Was wir uns jetzt. Ist das noch? Was wir uns jetzt gönnen werden, ist ein größeres, stylisches Bett. Okay. Und zwar von einem Möbelschreiner. Dass sie was bauen, oder? Genau, ja. Also wir wissen noch nicht genau welches. Wir haben so, also sagen wir es mal so, ich habe 3-4 in der Auswahl. Verschiedene Schreine oder verschiedene Betten? Verschiedene Betten. Aber letzten Endes ist es eigentlich immer ein ähnliches, sehr geradliniges Design. Weiß, Multiplex, Birke. Dann hätten wir gern so Schubladen drunter. Mhm. Und einfach nur gerades, viereckiges Bett, 2 auf 2 Meter. Ja, aber jetzt, ohne viel Trara. Wenn du sagst, ihr habt da mehrere in der Auswahl, sind das, also kauft ihr das nachher jetzt bei einem lokalen Schreiner oder wo kauft ihr das? Es sind meistens so kleine mittelständische Ketten. Also du kannst sowas auch von einem Schreiner machen lassen. Beispiel. In Lignum oder die Holz-Connection gibt's noch. Nö, die gehen nicht. Wie bist du drauf gekommen? Gesucht. Betten. Du suchst nach Möbel, Schreiner, keine Ahnung, und da siehst du schon irgendwie bei YouTube ist zum Beispiel die Holz Connection. Ich glaube, dass die unglaublich viel Geld in YouTube reinwerfen, in Google reinwerfen. Ja. Um da irgendwie oben zu erscheinen. Jetzt muss ich mal blöd fragen, und wie kam dir da drauf? Also warum jetzt ein Bett? Also jetzt mal erste Frage, was kostet denn sowas? Ist das sehr teuer oder denke ich mir, dass das sehr teuer ist? So 1500 Euro fängt es an, würde ich sagen. Nur der Rahmen? Nur der Rahmen, ja. Ohne und Matratze, die Schublade, genau. Ohne Schublade, ja, genau. Ohne, wie sagt man, Gitterrost dran? Nee, wie? Lattenrost. Lattenrost, ja. Ja, 1500. Weil, ganz ehrlich, ich hatte ja auch jetzt überlegt, als ich hier nach München gezogen bin, hatte ich auch, ich wäre schon bereit gewesen, von IKEA weg und irgendwie ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Aber ich habe nichts Schönes gefunden. Und da habe ich mir manchmal die Frage gestellt, das Gehirn ist schon so auf IKEA gemünzt, ja, dass ich echt gesagt habe, was IKEA halt macht, und das machen die extrem gut, ist letzten Endes die Leute abzuholen mit ihren Designwünschen. Ja. Ja? Also mir hat das einfach, das Bett, was ich jetzt gekauft habe, das hat jetzt auch mit Matratze und allem drum und dran, hat jetzt auch, glaube ich, 900 Euro gekostet. Matratze ist auch schnell teuer, wenn du eine gute. Ja, da habe ich noch eine ganz billige gekauft, weil ich bin so jemand, ich bei mir ist am besten, ich schlafe auf Stein, so ungefähr. Mhm. Also je härter, desto besser. Deshalb bin ich da total unempfindlich. Einfach nur eine harte Matratze. Mhm. Und das ist jetzt 1,80 Meter mal 2 Meter. Und da habe ich irgendwie 900 Euro oder sowas bezahlt, was ich auch schon viel Geld finde. Aber wenn du dir irgendwie was nicht IKEA-mäßiges kaufen willst, was nicht so 0815 ist, wie jetzt beim Müllerland oder hier, wie heißt es, XXL Lutz XXL und so, Lutz, ja. Dann bist du ja gerade bei so Lösungen, wie du das beschreibst. Mhm. Und da musst du halt echt schon, überleg dir mal, 1500 Euro nur für den Rahmen. Mhm. Und da frage ich mich halt, was macht den Rahmen so viel besser als jetzt den IKEA-Rahmen? Ich glaube, das Problem ist halt nicht so vorgefertigt. Das ist halt nicht so ein Standard, sondern da ist halt jemand, der das halt wirklich noch zusammenbastelt. Ja, ja, ja. Also warum das so teuer ist, verstehe ich schon, ja. Ja, ja, klar. Ich hoffe, also was ich halt hoffe, wäre halt, dass das halt viel modularer ist und dass du nicht so viel mit Schrauben und so hast, dass du es auch einfacher ab- und aufbauen kannst, dass du es auch mal umziehen kannst, weil das kostet, das merkst du immer beim IKEA-Zeug. Einmal abgebaut, nie wieder aufbauen. Naja, so extrem nicht, aber. Aber es ist schon extrem. Aber also, wenn es dreimal aufgebaut und abgebaut ist, ist es vorbei. Einfach, dass ja, es einfach nicht mehr so gut hält. Ja, und dann ist einfach Game Over. Es, ja. Es sind die ganzen Bohrungen, die nackeln aus und ja, wird ja, halt ja. Alles einfach nicht so gut. Ja, aber also jetzt mit? Kai, um das jetzt nochmal, um das jetzt vielleicht nochmal klarzustellen. Also, du kriegst so dieses klassische IKEA-Bett, wenn du jetzt bei der Holz Connection online schaust. Mhm. Das sieht so ein bisschen aus wie. Diese früheren Malmbetten, ja. So die kriegst du, wenn du es mit einer günstigen Holzart nimmst, und das muss man halt sagen, es ist halt Vollholz, ja. Ja. Also sagen wir mal Birke, ja, was relativ hell ist, vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ja. So, da kriegst du halt so einen Rahmen für ja, 800 Euro. Okay. Ich finde, es geht noch, ja? Ja. Na, sagen wir mal 1,80. Muss noch ein bisschen. Ja, doch, 800 Euro, schau. So. Ja, aber ganz ehrlich, das Ding sieht genauso aus wie das Malen vom Ikea. Ja, aber es ist Vollholz. Ja, und was habe ich denn davon? Vollholz. Es hält halt 30 Jahre. Besser, ja, auf jeden Fall. Es hält deutlich besser. Ja, aber und vor allem, ganz ehrlich, du, das ist wie sowas hier. Die ja, Haptik, ja, wie der Stein, wie der Tisch, ja. Was mich ja bei Ikea immer so stört, wenn du es im Katalog anschaust, sieht es noch einigermaßen gut aus. Gehst du dann in Ikea rein, bist nah dran und langst es an, dann willst du es nicht mehr haben. Also so geht es mir bei den meisten Sachen bei Ikea. Es gibt ein paar Sachen bei Ikea, die sind gut und die habe ich auch gerne gekauft. Oft sind sie danach aus dem Programm genommen worden, wahrscheinlich, weil sie zu langlebig waren oder zu gut einfach. Ich hab echt so das Gefühl, ich habe ein paar Sachen von Ikea zu Hause und die gibt es mittlerweile alle gar nicht mehr. Also wie gesagt, jetzt hier den Tisch, an dem wir jetzt hier sitzen, der war ja auch sackteuer. Ich glaube, ich habe für den Tisch, will jetzt nicht lügen, 1600 Euro bezahlt. Ja, Massivholz. Also, ist halt Massivholz, ja. Richtig dick und mit so einer, ja. Mit den Füßen und so. Und das habe ich auch gern bezahlt und ich bin auch immer noch total glücklich mit dem. Und das ist halt so ein Tisch, den werde ich auch noch in 30 Jahren nutzen, ja, weil das einfach unkaputtbar ist. Aber so ein Bett, denke ich mir halt einfach, da will ich auch irgendwie mal was Neues haben. Also, weißt du, so ein Tisch ist unvergänglich, ja? Das ja, ist, aber das hier ist halt auch, das hast du halt auch 30 Jahre. Du kannst halt, kannst es so oder so sehen. Du kannst halt auch sau viel Geld einfach für ein Bett ausgeben und brauchst nie wieder eins kaufen, weil es halt gut genug ist. Was du halt mal tauschen musst, ist eine Matratze, weil die ist halt einfach durch. Aber das Bett an sich, ja, und wenn du da jetzt nicht irgendwie auf irgendwie scheckige Muster gehst, die dir halt nach 2 Jahren auf den Sack gehen, dann ist es auch kein Ding, dann behält es lang. Aber bei Betten kann ich empfehlen, wir haben ja seit ein paar Jahren so ein Boxspringbett. Also es geht nicht darum, dass es unbedingt unten im Ding Sprungfedern drin hat. Aber die Höhe finde ich geil. Ja, genau. Es ist unglaublich angenehm, drauf zu schlafen. Und ich hatte das schon, wir hatten früher ein Haus in Österreich, so eine Hütte, eigentlich so eine Berghütte, mit der wir mit der ganzen Familie, also mein Onkelfamilie und meine Familie, immer hingefahren sind. Und die hatten da so in dieser Holzhütte eben so uralte Bauernbetten drin. Und die waren auch mega hoch. Ja. Und da habe ich habe die besten Erinnerungen, es war eiskalt im Winter da drin, weil man halt nur die Stuben geheizt hat, die Schlafzimmer waren kalt, aber dafür hatte man solche Decken dann, unter denen man versunken ist. Und ich musste halt als Kind, musste ich da halt hochklettern in dieses Bett rein und ich habe so geil gepennt. Und dann haben wir uns vor ein paar Jahren eben auch so ein hohes Bett gekauft. Ich habe mich da draufgelegt und so, du liegst da drauf und es ist einfach so schön. Und wenn ich irgendwo im Urlaub bin und ich denke, ich habe immer das Gefühl, ich penne auf dem Boden. Und ich habe schon, ich habe während meinem Studium quasi auf so einem Futon gepennt. Das fand ich damals irgendwie cool oder weiß ich nicht, dachte mir, braucht man nicht, ist ja nur schlafen. Aber ich mag das nicht mehr. Ich mag irgendwie hochliegen. Also ich habe mir auch lauter Angebote für 50 Zentimeter Höhe machen lassen. Ja. Also deutlich höher, als ich jetzt liege. Finde ich auch cool. Finde das total angenehm. Wobei ich muss sagen, diese Boxspringbetten, die gefallen mir nicht, weil die sind immer so, die sind so massiv. Ja. Es gibt, wenn du halt keinen großen Raum hast, dann machen die, finde ich, den Raum immer so. Ja, die Frage, die ich mir vor allem stelle, aber da könnt ihr mich auch gerne korrigieren, aber die Boxspringbetten, da ist es doch so, dann hast du da irgendwann gelitten, dann ist das halt durchgelegen und dann war es das doch, oder? Ja, du also, haust halt oben so eine fette Megamatratze drauf, dass die geht halt durch. Ja, eine Matratze oder eine, also du hast doch normalerweise, hast du erst den Rahmen, dann du hast irgendwie so ein Federding, dann hast die Matratze, das ist ja aber alles noch eins und dann legst du oben noch so eine Schonmatratze, so eine dünne drauf. Kann man machen, muss man aber nicht. Also du kannst es auf verschiedene Sachen, Arten und Weisen zusammenstellen. Also du hast eigentlich schon mal so einen relativ hohen Bettkasten, in dem halt schon so ein Federkern drin ist, ein fertiger. Und auf den kannst du halt dann, wie du halt das gerne hast, eine hohe Matratze legen, 2 niedrige, eine hohe und noch eine Schonmatratze, wie auch immer. Und die gehen halt dann schon irgendwann mal kaputt. Aber der Federkern unten, wenn du jetzt nicht ständig Trampolin springst oder so, der bleibt ein bisschen der Deckel. Ja, genau. Dann leiert der jetzt nicht so schnell durch. Okay. Das geht schon. Weil ich finde die an sich, finde ich die auch schon ganz schön. Also ich finde die einfach nur angenehm zum draufliegen, weil es eben so hoch ist. Das finde ich total geil. Also jetzt das Ikea-Bett, was ich jetzt habe, das ist ja auch ein bisschen höher. Also. Ja, aber auf jeden Fall ist das euer Plan, dass ihr euch das zu Weihnachten... Also das wird am Weihnachten nicht fertig werden, weil wir haben uns auch noch nicht entschieden. Mhm. Wir haben uns jetzt morgen sozusagen als Deadline gesetzt, wo wir uns zu dem Thema mal informieren. Committed. Unabhängig voneinander. Ui. Dann werden wir halt jetzt mal aussuchen. Das ist gut. Genau. Aber es ist ein schöner Tipp mit dieser Holz-Connection. Ja, die haben echt. Die machen ja nicht nur Betten, die machen ja auch andere Sachen. Die machen ganz viele Sachen. Regale, ja. Schränke, den ganzen Kram, was man halt braucht. Cool. Also, ich bin ja für sowas, bin ich immer zu haben, ja, irgendwie. Ja. Ja, achso, ja, vielleicht noch ganz kurz, was bringt dir das mehr als IKEA? Ich meine. Ja. Ja. Du musst ja kein schlechtes Gewissen haben, dass irgendwie, weiß ich nicht, Leute ausgebeutet werden. Also das war für mich so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich will ich nicht mehr bei IKEA einkaufen. Ist das so, dass außer, bei IKEA die Leute ausgebeutet werden? Ja, kannst du dir mal überlegen, wo die ihre Sachen herstellen. Polen hauptsächlich. Bitte? Polen. Da bauen die sie zusammen, ja. Wo bauen die denn zusammen? Ja, was meinst du denn, wo das ganze kleine Nippes von IKEA herkommt? Aus Südostasien, ja. Ja, genau. Von kleinen dreijährigen Kindern zusammengesetzt. Ja, da kommt aber so ziemlich alles her. Ja, weiß ich schon. Deswegen, ja, think global, buy local. Think global, drink local, ja. Genau. Nein, klar, also das ist jetzt nicht der Hauptgrund, ja. Sonst müsste man wahrscheinlich irgendwie noch zu so einem Öko-Schreiner oder so gehen, der irgendwie dann Holz aus heimischer, was weiß ich, nimmt und Buche. Nur hier produziert. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch gar nicht genau, wo die ihre Schreinereien haben. Ja, vielleicht die auch in Tschechien oder so. Kann auch sein. Das ist nicht unwahrscheinlich. Aber ich hoffe, das ein bisschen damit zu umgehen. Okay. Joe, du, was ist dein persönlicher Wunsch für Weihnachten, geschenkemäßig? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Momentan. Wunschlos glücklich. Vielleicht doch eine Spielekonsole mal zwischendurch. Und wenn es gar nicht klappt, dann kann man sie wieder verschnalzen. Ich meine, die kriegt man ja wahrscheinlich ganz gut los, das Zeug. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Die Konsole? Ja. Also mein Bruder hat jetzt seine PS3, aber die war auch ziemlich runtergerockt. Mhm. Für 80 Euro mit allen Spielen. Da waren schon ein paar dabei, ja. Mhm. Ja. Also bei GameStop hatte die mit... Aber so lange würde ich ja dann gar nicht behalten, sondern wenn man jetzt so eine aktuelle hat und dann probiert man es mal ein halbes Jahr und dann taugt es nichts, dann kann man es ja wieder verschneiden, glaube ich. Glaube ich auch, das ist ganz gut. Also was mich total reizen würde auf der PS4 wäre das Neue dann, aber das ist glaube ich noch gar nicht draußen, das Uncharted, das Neue. Ich bin ja ein ganz großer Uncharted-Fan. Ja. Und was ich auch total gut fand, war The Last of Us. Das habe ich dann auch auf PlayStation 3 gespielt. Das ist auch das echt war das letzte Spiel, was ich gespielt habe. Ja, das ist auch echt gut. Also das kann richtig was, ja. Die ganze Walking Dead-Serie ist auch gut. Walking Dead-Serie? Ja. The Walking Dead gibt es ja auch als Spiel. Ziemlich gut. Kann man nur empfehlen. Ja, aber ist das auch dieses Telltale, oder? Ja. Also, okay. Das kannst du aber auf dem iPad oder auf dem iPhone spielen und so, oder? Ja, ob das dann genau das gleiche Gameplay ist, kann ich nicht sagen. Okay. Ich glaube, wir sind so ein bisschen raus aus dieser Spielesache, oder? Außer dem Joe, der da hier dem Gronkh immer zuguckt. Ja, ich finde es halt irgendwie, also irgendwie interessiert mich das halt schon. Ich habe halt früher wie schon gerne gespielt. Fallout? Viel. Ja. Da stehen doch jetzt alle drauf, oder? Ich kann sagen, das sind so äußerst so. Die Leute drehen halt alle durch wegen Fallout. Es ist schon sehr abgefahren. Mhm. Es ist halt in dem Sinne abgefahren, dass es halt jetzt eben diese Aufbausimulation mit dazu bringt. Du kannst halt quasi, du spielst quasi Sims mit dazu. Oh. Du kannst dir deine eigene Stadt aufbauen, Leute rekrutieren, die sich dann da drum kümmern, Sachen anzupflanzen und sonstiges. Und kannst halt zusätzlich noch eben Missionen erfüllen oder einfach nur rumlaufen und wahnsinnig werden. Okay. Und ja, es ist schon cool. Hast du es mal gespielt oder hast du es nur geguckt? Ich habe es bisher nur geguckt. Okay. Aber ich find's gut, aber ich finde so Story, also mehr Story-based Spiele finde ich grundsätzlich eigentlich noch besser. Mhm. Was sehr, sehr gut ist, ist sowas... Wie meinst du jetzt noch mehr? Also du magst lieber geführte Spiele oder was? Oder? Ja, wo es halt mehr um so eine richtige Story-Entwicklung geht. Und da ist es alles so wie bei The Witcher auch. Es gibt zwar schon irgendwie einen Strang, aber eigentlich kannst du es machen oder du kannst es auch sein lassen. Und es ist total konfus. Ja, also du musst es gar nicht machen. Du kannst auch einfach nur rumlaufen. So wie halt bei Warcraft auch den ganzen Tag eigentlich nur auf irgendwelche Schweine einkloppen, um halt Experience zu kriegen. Das kannst du auch machen. Und das finde ich nicht so interessant. Also das ist alles ganz geil, aber ich finde halt Spiele, zum Beispiel Beyond Two Souls ist richtig, richtig abgefahren. Was ist das nochmal? Beyond Two Souls ist eigentlich sehr geil, das muss man, also da sind die Hauptcharaktere, sind Ellen Page und Richard Dreyfuss. Also das sind vom Aussehen her und so. Ja, haben die nicht auch dieses, wie hieß denn das andere, dieses PlayStation-Game, was so gehypt wurde, was so für Storytelling so berühmt war, Rain, bla bla bla, Jens, du hast es gekauft. Ja. Heavy Rain. Heavy Rain. Ja. War ja. Da auch die Ellen Page, ja. Ja. Es ist, also das taugt mir richtig gut. Life is Strange ist auch so ein bisschen so, da geht es halt so um so ein bisschen so verrückte Teenager-Sachen und so. Also da merkst du einfach, da ist einfach die Story, das ist wie ein Film, ein interaktiver Film, den du spielst, das packt dich richtig. Das macht, also da willst du gar nicht aufhören, sondern du erlebst immer was Neues und deine Entscheidungen verändern irgendwie Sachen und das ist irgendwie, also das finde ich irgendwie interessant. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann ja auch mit diesen, das ist auch der Grund, warum ich Uncharted immer geil fand oder gut finde. Und auch wenn ich mal von meinem Bruder mir ausgeliehen habe, irgendwie so Battlefield oder irgendwie so. Ja, dann habe ich den Singleplayer gespielt, ja, weil irgendwie dann noch so eine Story dabei war. Ja. Aber sobald ich dann, und bei Uncharted sind das ja schon ein paar Stunden, ja. Und dieser ganze Open-World-Quatsch, also GTA und sowas, das ist nichts meins. Also da sind wir aber auch geprägt halt von den 80ern, von Mario, du wirst halt durch Level geführt und nicht hier links und rechts, sondern hier achieve your goals und fulfill the mission, ja. Und irgendwie, da mag ich schon so, wenn ich dann da so eine Story habe und da irgendwie sowas vorwärts geht. Nur, wenn du dir heute so moderne Spiele anschaust, ja, halt krass. So GTA 4, dann läufst du ja, oder 5 jetzt schon, oder 5, so. Da läufst du ja nur rum und irgendwann, da gibt's Typen bei GTA 5, das Spiel ist geil gemacht, ja, und da gibt's echt super geile Sachen, aber da gibt's halt Leute, die sind halt quasi einen Monat lang nur Taxi gefahren, damit sie sich dann so eine fette Villa kaufen können. Du kannst zwar versuchen mit Banküberfällen, also mit so Story-Sachen, Missionen, so viel Geld verdienen, aber es ist halt super anstrengend, weil es halt auch schwer ist. Du kannst halt auch einfach die ganze Zeit Taxi fahren. Also ständig Leute mitnehmen und von A nach B fahren. Und dann geben die dir Geld dafür. Und irgendwann mal hast du halt dann endlich 1,5 Millionen zusammen, damit du dir so eine Hollywood-Hills-Wohnung kaufst. Ja, dann geht dir da einer ab, oder was? Das ist total abgefahren. Was soll das? Ja, weil das kannst du da alles machen. Du kannst machen, was du willst, oder es halt nicht machen. Total krank. Also das ist einfach nicht meins. Und da finde ich einfach so ein Uncharted oder sowas einfach viel sympathischer, ja, da... Ja, ja. Einfach eher meins, ja. So. Ja, ich mag das auch mehr, wenn halt eine Story drin. Also Beyond Two Souls kann ich nur empfehlen. Das ist schon sehr, sehr abgefahren. Das ist sehr abgefahren. Müssen wir mal ausprobieren, ja. Ja, also kommt beim Joe eventuell eine PlayStation. Ja, wahrscheinlich eher nicht, aber... wenn ich mir was wünschen muss, dann da. Ja, es schwebt einem immer im Hinterkopf, weil ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, keine Ahnung, was so noch so gäbe. Das ist aber eigentlich, also auch meine Eltern haben mich gesagt, ja, was hättest du denn gern zu Weihnachten, bla bla bla bla bla. Und dann merkt man einfach mal, dass man irgendwie schon so alles hat, ja. Also bei mir war es zum Beispiel, das hört sich jetzt echt bescheuert an, aber habe ich zu meinen Eltern gesagt, ja, was ich jetzt gerne zu Weihnachten hätte, wäre ein Koffer. Also ich bin ja viel unterwegs und ich habe halt einen relativ hochwertigen Koffer für so Trips von 2 bis 4 Tagen irgendwie, also so, den ich auch als Carry-on-Luggage mit in den Flieger nehmen kann und so weiter, aber merke halt, wenn ich jetzt mehr als 5 Tage oder die ganze Woche unterwegs bin, muss noch einen zweiten Anzug oder so einpacken, ist der halt zu eng. Und da habe ich auch einen Koffer für, aber der geht mir halt so oft in den Sack, ja, weil der einfach von den Rollen und allem so scheiße ist, wenn du so einen hochwertigen Koffer gewohnt bist, so als Carry-on-Luggage. Und deshalb habe ich jetzt gesagt, okay, ich hätte gerne einen anderen Koffer. Ja, und für mich kommen da eigentlich nur 2 Sachen in Frage, entweder Remova oder Tumi. Ja, und diese Remova Alu-Koffer habe ich jetzt geguckt. Die sind so teuer. Den Koffer, den ich da haben will, 669 Ocken. Was? 600, ja. Und von Tumi kostet er noch mehr. Den Koffer, den ich da haben wollen würde, wird 1000 kosten. Ja. 1000 Euro. Ja. Du, ganz ehrlich, kaufst 2 von den Koffern und hast ein ganzes Bett, ja? Also, krass, oder? Ja, krass. Also da habe ich echt gedacht. Ey, aber was der Berater von heute auf sich hält, ja, der muss halt mit so einem Remover-Koffer durch die Gegend. Ja. Also, ich meine, das ist ja auch Qualität, aber wenn man sich damit kauft. Ja, nee, der Punkt ist einfach der, du merkst halt echt, also ich habe jetzt schon, ich bin ja in dem früheren Job auch, also dem vorletzten Job auch schon viel gereist und da habe ich ja echt innerhalb von in dem Jahr habe ich einen Koffer kurz gekriegt. Mhm. Weil der einfach, das hat er einfach nicht überlebt, wenn du ständig Flieger und dann den abgibst und so weiter. Da war immer nach einer halben, dreiviertel Jahr war der Koffer kurz. Ich war letztens in Brüssel, guck aus dem Flugzeug unten den Gepäckjungs zu und die hatten echt einen Spaß mit Koffer. Ja, die schmeißen den ab. Keine Chance, ja. So, das heißt, also wenn du wirklich viel fliegst und ich fliege jetzt mittlerweile die Woche irgendwie wieder 4-5 Mal, brauchst du echt was, was robust ist, ja. Mhm. Und dann sage ich mir halt auch, ja, okay, dann musst du halt jetzt anscheinend das Geld ausgeben, ja. Mhm. Weil das einfach, das fuckt mich, ich weiß schon, morgen bin ich wieder mit dem anderen Koffer unterwegs, ich weiß schon, wahrscheinlich komme ich mit dem wieder mit kurz und klein nach Hause. Ich weiß noch, einmal kam ich aus Dubai zurück und dann war der Koffer, war komplett aufgerissen. Das war so ein Hartschalenkoffer. Und den hat, wie kriegt man denn den auf? Ich weiß es nicht, wie sie es geschafft haben, ja. Aber der war einfach komplett unten, so das untere rechte Drittel. Die Kofferratte hat zugefußt. Das Rad abgerissen und auch noch gerade noch so die Hälfte unten von dem Teil aufgerissen, ja. Und dann das andere Mal Reißverschluss geplatzt. Und also, aber wenn du da überlegst, was du da auch Geld für ausgeben kannst, abartig. Die gemeine Kofferratte. Die gemeine Kofferratte. Ja, da geht schon was. Ja. Also das wird mein Weihnachtsgeschenk. So, Ich muss jetzt noch einen Keks essen. Jetzt hilft ja nichts, ja? Ja. Boah, ich hätte die nicht auspacken sollen. Das war. Nee, jetzt pack's mal wieder weg. Ja, da fällt mir doch was ein. Ich glaube, wir bräuchten mehr Stühle zu Hause. Wir merken immer, wenn so die Familie kommt, dann gehen die Stühle aus. Stühle ist auch ein ganz fieses Thema. Stühle bräuchten wir, glaube ich. Überhaupt Möbel an sich ist ein fieses Thema. Ja, ihr habt ja auch nicht so viele Stühle, ne? Bitte. Nee, wir haben nicht viele Stühle. Im Grunde genommen aus dem gleichen Grund wie das mit dem Bett. Ich finde das einfach unglaublich schwierig, irgendwie gute Qualität zu kaufen bei Möbeln. Das ist garantiert Kais Handy. Ich meine, es ist total tot. Total. Das ist doch nicht tot. Ich habe doch gerade gesehen, wie es sich bewegt hat. Blinkt doch. Es ist auf Flugmodus. Ah, okay. Aber meins hat doch vorher nicht genervt. Dann ist es komische Jota-Form. Das glaube ich nicht. Sagt dir, die Russen, die machen hier Totalüberwachung. Ach. Ja, aber das ist einfach so, ja. Also wenn du was Hochwertiges haben willst, auch bei Stühlen und so weiter, also die Stühle, an denen wir jetzt sitzen, die sollten, glaube ich, normalerweise Liste pro Stück 289 Euro kosten. Mhm. Und ich habe den Tisch und die Stühle zusammengekauft und habe dann die Stühle bekommen, relativ günstig für, glaube ich, 179 Euro das Stück. Mhm. Und das ist ja noch nicht teuer für einen Stuhl. Mhm. Also für einen Stuhl auch 500 Euro ausgeben, ja. Das geht schnell. Also schon ein bisschen abartig. Ja, ja. So, Männer, ich würde uns jetzt nochmal Nachschub holen. Bier. Was soll es denn sein? Eher was Dunkles, was Helles? Weiß ich nicht. Muss der Jens entscheiden, weil der ist hier die Biermimose. Jens, sag mal was. Naja, dann schon was Helles. Ja, also gut, push mal. Hier dem dunklen Scheiß. dem dunklen Scheiß. Jetzt hier nicht zu kommen. Ja, jetzt hatten wir auch gerade so einen dunklen Scheiß. Was fummt denn da? Was hat's das war ich. Also, okay. Meine Soundmaschine. Ich habe mir überlegt, ob ich mal lustige Sounds mal hier einspielen könnte. Ach so, so radiomäßig. So. Vielleicht nicht sowas, aber eher so. Die Morgenshow mit Crazy Mike und. Nee, ich dachte jetzt eigentlich eher so an. Lecker Plätzchen. Hat meine Mutter gemacht. Ja, brauchst du wahrscheinlich nur auf YouTube irgendwas suchen, Krümelmonster sagt, zack, einspielen, fertig. Lecker, lecker. Naja, was kommt jetzt hier? So. Jetzt. Eine meiner Lieblingsbrauereien eigentlich. Ja, vielleicht Joe, sogar meine. Joe, dann sag du doch was dazu. Ich glaube, das muss ich sagen, weiß ich, doch, das habe ich schon getrunken. Wir trinken jetzt dann Andechser Bergbock Hell. Die Kloster Andex Brauerei. Ist ja ein beliebtes Touristenziel. Oh ja. Und Rentnerziel. Nichtsdestotrotz brauen sie ein hervorragendes Bier, wie ich finde. Nicht nur eins, sondern diverse. Genau, diverse hervorragende Biere, wo wir jetzt den Bergbock trinken. Und der Bergbock hat natürlich auch, wie es für einen Bock gehört, mehr Umdrehung. Der hat 6,9. Ja, das kann auch was, ja. Der kann auch was, ja. Das ist jetzt nicht so viel wie das Bockerlerhead, ja. Mit seinen fast 10. Aber er hat deutlich mehr. Müssen wir mal schauen. Der Bock wird natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen malziger werden. Ich bin mal gespannt. Der ist sehr hell. Der ist wirklich sehr, sehr hell. Also für einen Bock ist er schon wirklich sehr hell. Da müssen wir jetzt mal gucken. Habt ihr eigentlich gerade mitgekriegt, dass die Hamburger gerade Olympia abgelehnt haben? Ist noch so, ich dachte, da gibt es eine Zusage, ja? Ihr müsst eure Gläser mal da lassen. Ich muss mal schauen, wegen der Menge, damit jeder genug kriegt. Aber das ist ein gutes Thema mit Olympia, weil ich habe das, an mir ging das vorbei, dass das heute Abstimmung ist. Haben wir damals eigentlich darüber diskutiert, als München abgelehnt hat? Bitteschön. Ich glaube ja. Ich glaube, dass ich mich schon mal emphatisch gegen diesen Olympia-Quatsch ausgesprochen habe. Was sind denn für dich die Hauptpunkte, warum du gegen Olympia bist? Ich bin nicht gegen Olympia, ich bin gegen eine staatlich subventionierte Werbeveranstaltung für Großkonzerne. Das ist richtig. Ganz einfach. Ja. Also ich hab generell was dagegen, dass es eigentlich nur noch um ständige Bevorzugung von Persönlichkeiten geht. Es geht darum, wer gibt wem Geld und dann bekommst du gewisse Sachen. Das hast du halt im Profisport und das zieht sich halt zu den Veranstaltungen hin und irgendwie ist es irgendwie, also du merkst halt, dass du dich halt an bestimmten Sachen bereichern sich halt wenige. Ja, also und das finde ich grundsätzlich schlecht. Das finde ich schlecht bei der Wirtschaft im Allgemeinen und du hast es halt bei diesen ganzen Tigerstaaten und sonstigen aufstrebenden Staaten, siehst du halt, dass wenig die Bevölkerung dran profitiert, sondern halt eine gewisse Riege an Menschen profitiert und das hast du halt bei all diesen Veranstaltungen mittlerweile auch. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten ja die Diskussion schon, ich glaube in der letzten oder in der vorletzten Folge zum Thema FIFA-Skandal und so weiter und das ganze Thema Olympia reiht sich da für mich in die gleiche Riege ein, ja. Weil was hat jetzt eine Stadt Hamburg davon? Also ich bin mittlerweile auch da eigentlich ein Gegner von und sage auch, ist es schon cool, irgendwie so eine WM oder Olympia mal wieder in Deutschland zu haben, aber was hat jetzt eine Stadt Hamburg davon, Olympiastadt zu sein? Okay, vielleicht ein bisschen langfristig, ein bisschen touristischen Benefit, wobei ich das auch langfristig zu zweifeln bewage. Ja, so. Gibt da ein Vermögen aus? Ich weiß gar nicht, wenn du Olympia veranstaltest, muss da eigentlich nur das Bundesland mit einsteigen oder muss da auch der Bund an sich einsteigen finanziell? Keine Ahnung. Also weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall, egal ob jetzt das Bundesland Hamburg oder der Bund, du wirst ein Riesengeld da investieren müssen, um ein Stadion zu bauen und das infrastrukturell abzufackeln und du siehst null Return in irgendwelche Steuern, weil das IOC sich vorbehält, dass es keine Steuern zahlt, gehe ich mal von aus. Ich weiß jetzt nicht, aber wird wahrscheinlich genauso sein wie der FIFA, die sind ja auch nicht doof, ja. Die ganzen Sponsoren pumpen da natürlich ein Riesengeld rein. Ob die da jetzt nachher den riesen Return on Investment haben, das weiß man nicht, ja, keine Ahnung, aber das ist halt Werbung für die, ja. Also, da ist wirklich die Frage, warum willst du das überhaupt noch machen? Und ich glaube, diese Erkenntnis ist in ganz, ganz vielen westlichen Ländern mittlerweile da. Und du siehst ja, für Olympia, was war das jetzt, 2022 oder was ist das, wo die sich hätten drum bewerben wollen? 24. Die sind ja mittlerweile abgesprungen alle, ja? Ja. Da war ja, ich glaube, wer war ursprünglich dabei? Tokio war dabei. Boston war dabei. Paris war, glaube ich, dabei. Mhm. Die sind ja alle abgesprungen, haben alle gesagt, wir machen doch nicht mit. Ich weiß überhaupt nicht, wer überhaupt noch mit dem Rennen ist. Guck doch mal gerade nach. Ja. Also ich glaube, es sind jetzt nur noch so irgendwie so ex-kommunistische Staaten. Aber das hat sich auch stark gewandelt in den letzten Jahren, nachdem, glaube ich, auch die Vergabe von solchen Großveranstaltungen immer in irgendwelche seltsamen Staaten ging. Die Frage, also ich glaube, dass sich danach vor allem auch mehr die Leute Gedanken darüber gemacht haben, was läuft da überhaupt ab und wie läuft es ab und dass da die Stimmung ein bisschen gekippt hat. Ja. Weil ich meine, wozu vergibt man sonst diese Veranstaltungen in diese verrückten Länder, die man eigentlich normalerweise nicht mit den Ich sag euch, wo die nächsten Sommerolympiade, wo 2024 die Sommerolympiade. Also, es gibt 5 actual candidate cities. Rom, Hamburg, ja, Paris. Hamburg ist raus. Ich glaube, Paris ist auch raus. Budapest, Los Angeles. Das war's. Aha. Ich glaube, Rom ist schon raus. Budapest, Paris, die haben alle abgelehnt. Ja. Budapest auch. Ich weiß. Also mein Tipp wäre, dass Budapest die bekommt. Ja, Budapest fände ich jetzt zum Beispiel ist auch sozusagen cool, das einzige nicht demokratische Land dabei. Ja. Ja, aber hier, pass auf. Cancelled Potential Bits. Baku, Istanbul, Kiew, Doha, Nairobi, Casablanca, Madrid, Boston, Tulsa, Dallas. Also ganz, ja, es gibt viele Leute oder viele Städte, die sich es mal überlegt haben, aber die wenigsten stehen da wirklich noch im Rennen. Ja, irgendein verrücktes Land kommt dann noch als in der Hinterhand dazu. Ja, dann, ich glaube, Budapest wird schon. Ja, dann springt Neu-Delhi in die Bresche und kriegt's. Ja, aber zum Beispiel jetzt Budapest fände ich ja okay. Ja. Aber auch da. Finde ich nicht okay. Ja, man sollte ja grundsätzlich ja undemokratische Länder irgendwie. Ja, aber wo willst du es dann überhaupt machen? Also die ganzen demokratischen Länder, die sagen halt alle, leck mich am Arsch. Ist mir viel zu teuer. Ja, muss man vielleicht mal drauf hören, warum die leck mich am Arsch sagen. Ja. Und nicht sich und nicht irgendwelche aber Deals mit den Putins und den wie heißt der von Nordkorea? Oder unseren Freunden von der Arabischen Emirate oder von Saudi-Arabien. Ja? Muss man sich halt mal überlegen, ob man jemanden unterstützen will. Ja, meiner Meinung nach muss das eine ganz andere Finanzierung haben. Mhm. Muss das Land, das es ausrichtet, oder die Stadt, die es ausrichtet, darf dadurch keine riesen finanziellen Nachteile haben. Also es muss irgendwie so ein Null-auf-Null-Summenspiel sein. Weil jetzt hier in München hätte sich ja das Thema Winterspiel sogar noch einigermaßen angeboten, weil schon viel an Infrastruktur vorhanden ist. Und das ist ja eigentlich immer so die Kritik, die immer geübt wird, dass man sagt, okay, da wird eine Infrastruktur geschaffen für einen Zeitraum von 4-6 Wochen. Keine Aber ganz Ahnung. Ehrlich, eigentlich sind wir zu weit weg von den Bergen, um Winterspiele zu machen. Das finde ich faktisch. Ist ja, das, gut. Ist es albern. Nein, das musste halt dann direkt irgendwo in einem Ruppolding oder sonst irgendwas machen. In Davos, irgendwo da, wo wirklich ein Berg ist, machen. Ja, aber da hätte ich gesagt, das wäre noch gegangen und es ist ja schon viel vorhanden an Infrastruktur, von daher hätte ich den Ansatz in München gar nicht schlecht gefunden, aber einfach das ganze Finanzielle, was damit einhergeht, ja, dass dann die Stadt sich da so dermaßen verschulden muss, um da noch weitere Infrastruktur aufzubauen und dann wirklich nichts von den Sponsorengeldern sieht, das kann halt einfach nicht sein, ja. Weil sowohl FIFA als auch IOC, die sagen, sind gemeinnützige Vereine. Was passiert denn mit den ganzen Milliarden, die da erwirtschaftet werden? Ja? So ganz gemeinnützig. Einfach schön hier in die Einzeltaschen der Funktionäre. Ja, klar. Ja, so. Jetzt trinken wir aber erstmal kurz das Bier. Und der Spätzelfilm, die sich auf den Sepp Blatter. Auf den Sepp Blatter, jawohl. Trinken wir jetzt mal einen Bergbock Hell. Mhm, leicht süßlich, auch bockig, leicht bergig. Wobei jetzt der Annexer Hügel jetzt nicht allzu steil ist. Ja, aber das den hatten ja auch die Rentner. Aber schmeckst du schon, dass das ein Bock ist. Also das nicht zu alkoholisch, aber ja, man merkt süßlich. Halt, das süßlich. Süße, den Malz, das merkst du halt schon. Ja. Aber wie gesagt, ich mag bei Andex habe ich noch nichts getrunken, was mir nicht geschmeckt hat. Mag ich. Ja, kann was. Ja. Mhm. Ja, also auf jeden Fall ist das mit Olympia. Ja, ist ein trauriges Thema. Ich habe das immer gerne geschaut als Kind. Ich habe mich da immer drauf gefreut. Habe mir das auch viel angeschaut. Aber mittlerweile hat es halt, man hinterfragt das ja jetzt auch. Als Kind macht man das natürlich nicht. Hat es natürlich einen sehr. Wo findet denn eigentlich die nächsten Olympischen Sommerspiele statt? Du fragst immer Fragen. Du weißt gar nicht mehr. Wann sind die denn? Ist auch Russland. 2016. Ja, 2016 muss ja schon nächstes Jahr sein. Nee. Doch, die letzten waren 2012. Ja, dann weiß ich, dann ist Brasilien. Dann ist Brasilien. Ja, was ist Brasilien. Schon wieder? Ja. WM und Olympia waren gleichzeitig, ja. Also im gleichen Land, Entschuldigung. Dann ist Brasilien jetzt, ja. Krass. Und die nächste, was ist denn, ist es auch wieder irgendwas Großes in Russland? Was ist das denn? Ist das Weltmeisterschaft? Ich weiß gar nicht. Ich meine, das wäre auch. Was, in Russland? Ja. Ja, ja, das ist WM. Das ist WM, gell? Genau. Erst in Russland und dann jetzt dann in Katar. Katar, genau. 2022. Das ist einfach. Ja, aber dann ist das nächste Wort. Man kann doch über sowas eigentlich nur lachen, oder? Dann ist nächstes Jahr Rio. Rio, ja. 2016 Rio, ja. Weil ich fand zum Beispiel die Olympiaspiele. Ich muss vielleicht nächstes Jahr mal nach Brasilien beruflich. Warum das? Weil ich da wahrscheinlich ein Mandat bekomme. Ausgezeichnet. Aber da gibt es garantiert wieder eine Reisesperre während der Spiele. Ja, ist zu teuer und Hotel kostet das Fahrer, ja. Mhm. Nee, aber Olympische Spiele, Rio, wird schon gut, ja. Also ich fand London, fand ich halt super, ja. Die Londoner Eröffnungsfeier von den Olympischen Spielen, die ja, hat schon noch so ganz. Mit der Hobbit-Nummer und so. Ja, mit allem auch so industrielle Revolution ja, und dann Popkultur. Und das Geile war ja davor, in China. Ja, die war scheiße. Ja, aber das Krasse ist ja, du hast ja gesehen, dass die von London, die war halt nett gemacht. Ja, das war halt so, war so theaterartig. Die haben halt was dargestellt und haben das halt irgendwie mit Fantasie und mit. Irgendwie war das halt geil rübergebracht. Und in China, die war mega perfekt, die war bombastisch, und aber total roboterartig. Und man hat quasi eigentlich Angst gehabt, da zuzuschauen, weil du hast nämlich immer das Gefühl gehabt, irgendwo da hinten steht einer mit der Kalaschnikow, und wenn sich einer falsch bewegt, der wird sofort niedergeschlagen. Ich hab gesagt auf 3 und nicht auf 2,5. Du Arschgeige. Also du hast dann, leider hast du halt dann das Gefühl gehabt, das ist einfach so ameisenartig, dass diese Menschen da unten, die da es eigentlich darstellen, die spielen gar keine Rolle. Du hättest eigentlich ein Computerprogramm laufen lassen können, dass das animiert, ja? Weil diese Menschen, die Menschen, die waren da gar nicht präsent, ja? Die haben gar keine Rolle gespielt. Das fand ich irgendwie schade. Aber so funktioniert das Land. Die Menschen spielen da keine Rolle. Ach, ja, weiß ich nicht. Ja, doch. Ich kann ja mal empfehlen, die Eröffnungsfeier von Olympia 72 in München sich anzugucken. Okay. Es ist total niedlich, naiv, kindlich fast. 40 Jahre her, das ist natürlich. Ja, ist ziemlich lustig. Ich glaube, die gibt es auf YouTube, oder? Ich habe das mal in einem. Habe ich das in der Doku gesehen? Naja, also auf jeden Fall. Ist ein Blick wert, um es mal zu vergleichen, ja. Wie professionell sowas heute ablief und wie kuschelig, gemütlich. Hatte der vor 40 Jahren. 72 war doch der Blacky Fuchsberger, war doch der Olympiasprecher im Olympiastadion, ja? Ja, da weiß ich nicht genau. Ja, doch, war er. Mhm. Die freundlichen Spiele. Die freundlichen. Ja, davor waren wir nämlich nicht so freundlich, als wir die Spiele hatten. Deswegen mussten wir jetzt freundlich werden. Ja, besser ist das, ja. Ja, vom Design-Aspekt gibt es das auch. Deswegen wurden so viele, also diese Farben, die damals verwendet werden und dieses Ganze, das war sehr wichtig. Es wurde da viel darauf Wert gelegt. Jetzt für die Olympischen Spiele 72. Ja, okay. Ja, die ganze Farbpalette und die Gestaltung und so, wie das ausgelegt war. Da war viel hellblau, gell? Ja, ja, es war sehr viel wichtig, dass es nur helle Farben, pastellig, damit es ganz unaufdringlich, gar nicht inversiv ist. Okay, so. Okay. Schon sehr wichtig gewesen. Ja, geil. Trotzdem hat es nicht geklappt, weil leider gab es halt dann nochmal einen Zwischenfall. Ja, gut, mei. Ich weiß, also der angeheiratete Onkel von der Caro, Schwager, Entschuldigung, nicht Onkel, der angeheiratete Schwager, der ist ja eigentlich immer angeheiratet. Also der Schwager von der Caro ist immer angeheiratet. Der ist ja so ein Urmünchner und der berichtet heute noch begeisternd davon, wie er irgendwie mit seiner Schulklasse zur Eröffnungsfeier 72 im Olympiastadion einmarschiert sind und dann da irgendwie... Einmarschiert. Ja. Mit Fackelzügen. Nein, also wirklich so in kurzer, blauer, hellblauer Hose, Kniestrümpfe, weiße Kniestrümpfe. So, ja. Ja, aber als Kind das ist schon ein Highlight, glaube ich, ja, wenn du sowas erlebst. Das vergisst du nie wieder in deinem Leben. Ja, ja. Ja, das werden wir alle nie wieder mitmachen, ja. Ich glaube, also bis mal wieder Olympia in Deutschland ist, das wird noch ein bisschen Zeit vergehen. So. Ja, und auch du mit deiner Schulklasse. Also. Ob ich da jetzt noch mit kurzer Hose, weiß ich auch noch nicht. Hm. Ja, kann man schon auch machen, oder? Kurze Hose, geht schon. Kurze Hose, Holzgewehr. Ja, nur darf man nicht mehr. Sind wir zu alt. Kurze Hosen. Ja. Müssen wir erst wieder so alt werden. Für ins Stadion einlaufen. Das war ja total aggressiv, dass du diese Blitzgetöns da auf dem iPhone alle hast, ja. Macht dich nervös, oder wie? Nee, ich finde das immer irritiert, wenn es dann um mich rumblitzt, ja. Dann. Mach das. Was soll das denn jetzt hier? Mach das weg. Das tut weh. In den Augen. Ich will das nicht. Ja, Kinder, hier. Update zu VW. Was gibt's da für ein Update? Na, offensichtlich hat ja VW eine technische Lösung für ihr Abgasproblem. Für 10 das, Euro entwickelt. Dass das 10 Euro kostet. Da musst du aber schon sehr große Vollkostenrechnung anlegen, ja? Ja. Das ist so ein kleines Plastikschnupsi mit einem Gitter drin. Naja, gut. Ein Plastikgitter. Hightech. Und das wird irgendwie was in den Ansaugtrakt vor dem Motor irgendwie reingeschnubbert. Warum hat man das nicht gleich reingebaut, das Scheißding? Ja, weil es die Leistung mindert. Ja, aber wie viel denn? Ja, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall die Leistung mindern, sonst hätten sie es davor nicht gemacht. Gut. Leistung mindern ist natürlich schlecht. Ja, eben. Bei den Kunden. Das mögen die nicht. Mögen die gar nicht. Also das, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da nicht genau eingelesen, aber wir haben uns ja in der letzten Folge darüber unterhalten und letztlich haben wir ja damals schon festgehalten, das Entscheidende für den Kunden ist Spritverbrauch und Leistung. Ja, ja. Ob da jetzt hinten viel Emission oder wenig Emission rauskommt, das kann er nicht messen, das merkt er nicht, ist ihm eigentlich relativ scheißegal. So. Ja. Und so wie ich das damals zumindest verstanden habe und wie gesagt, ich habe mich seitdem nicht mehr so intensiv damit beschäftigt, war es ja die Schwierigkeit der wir lachen ja kurz, um der, zu sagen, der Jens ist heute der Fummler, der ständig aufsteht und beim Kai das aber Mikro richtet. Hast du irgendwo ein Klebeband? Du kannst es mal. Also, du hast mich jetzt so komplett aus dem Track gebracht, aus dem Tritt gebracht, so heißt das. Ich trete dich gleich. Also ja, auf jeden Fall ist ja die drei Kriterien, die wie ihr identifiziert haben. Ein Motor irgendwie bringen muss oder ist einmal Leistung, Verbrauch und Emissionen. So. Mhm. Und anscheinend war es ja das Problem, dass die VW-Ingenieure es nicht geschafft haben, praktisch einen konkurrenzfähigen Verbrauch und Leistung hinzubekommen bei gleichzeitig niedriger Emission. Und deshalb haben sie gesagt, okay, was ist das, was eigentlich für den Endkunden entscheidend ist? Oder weiß ich nicht, ob sie es so gedacht haben, aber so lief es halt anscheinend. Verbrauch und Leistung ist wichtiger als Emission. So. Mhm. Das heißt, wenn die jetzt nachträglich da was einbauen, so ein Plastikschnüppel da, ja, dann muss das ja zwangsläufig zur Folge haben, wenn das dann damit die Emissionen verbessert oder verringert werden, muss es ja irgendwie negativ einen Einfluss haben auf den Verbrauch oder die Leistung. Also, so, weil sonst hätten sie es ja schon vorher gemacht. Mhm. Steht ja, was ich meine? Ja, ja, klar, also, natürlich. Ich habe mich nicht genau eingelesen, ja, die Technik, vielleicht ist das da näher beschrieben und ich rede jetzt total einen Kaffee, aber ja, ja. Ansonsten würde es ja gar keinen Sinn machen, weil wenn sie das schon in der Schublade hätten. Ich glaube, es gibt da einfach noch überhaupt keine Details zu, Kai. Ja, wahrscheinlich nicht, ja. Also deswegen glaube ich gar nicht, dass du da Quatsch erzählst, sondern letzten Endes ist das wirklich auch die Überlegung, die sich alle gerade anstellen, ja. Wie kann man denn sowas nicht vorher einbauen? Ja. Naja, es muss offensichtlich irgendeinen Grund geben. Ja, es muss ja ein Nachteil, weil wenn, Nachteil wird verbunden sein, ja. Weil wenn das Hightech wäre, dann hätte ich gesagt, okay, die haben es halt nicht zur Serienreife geschafft, wenn du halt ein neues Auto rausbringen willst. Ja, aber wenn du sagst, irgendwie, das ist ein Stück Plastik ja. mit einem Sieb drin, ja. das ist kein Hightech. Und das ist so ein typisches Ding, was auch durch einen 3D-Drucker ja, genau. hergestellt werden ja, kann. Hast du sowas drucken Sie Ihr Emissionsteil selber. Zu Hause, ja, genau. Hier, ich schicke dir den Bauplan. Weil sowas Gravierendes wie jetzt eine drastische Reduzierung der Emissionen, das ziehst du dir ja auch nicht ohne Tests mal eben in 2 Monaten aus der Schublade. Also, nö, eigentlich nicht. Von daher weiß ich es nicht. Und die 10 Euro für das Bauteil an sich ist natürlich viel zu viel, aber überleg dir mal, die 10 Euro, das reicht ja nie. Allein die Tatsache, wenn das Ding einmal in die Garage vorfährt, das Auto, ja. die Kosten, die damit verbunden sind. Also das kostet VW pro Umrüstung mindestens 200 Euro. Mhm. Weil selbst wenn der Monteur oder der Kfz-Mechaniker da schnell ist, reingefahren und dann die ganze administrative Prozesse und so weiter. Wenn er das in einer halben Stunde eingebaut hat, das Ding, dann sind da 200 Euro sind da platt für VW. Ich habe mich mit dem Thema auch noch nicht so genau beschäftigt, aber gibt es da eigentlich auch keine rechtlichen Konsequenzen? Weil wenn ein Auto eigentlich niedrige Emissionen angibt, als das es hätte, wird es ja steuerlich anders eingestuft. Mhm. Ja, insofern könnte ja jetzt eigentlich jedes Land das auf Grund dessen... Machen sie auch. Die USA klagen ja massiv. Ja. Und in der EU klagen auch einige. Mhm. Ja, also ist halt die Frage, was dann danach dabei rumkommt. Ja. Aber das war ja das, was wir das letzte Mal diskutiert hatten, dass wir nicht so richtig abschätzen konnten. Okay, da sind ja Zahlen rumgeschwirrt von Schadensersatz bis zu 20 Milliarden Euro oder Dollar. Da hatten wir das letzte Mal ja schon festgehalten, dass eigentlich in USA Case Law ist und vergleichbare Fälle eben nur, was hast du da rausgesucht? Ich glaube, irgendwie 35 Millionen war. Ja, wobei man aufpassen musste, weil die Behörde, die das damals verhängt hat, gar nicht verhängen darf. Ja, genau, irgendwie so. Also, ich denke, das wird VW allein schon durch die Umrüstung, weil wir reden ja jetzt mittlerweile, glaube ich, über fast 10 Millionen Fahrzeuge oder irgendwie sowas. Ja. Wenn du das jetzt schon mal nur mal mit 200 Euro multiplizierst, dann weißt du schon mal, was dabei rumkommt. Ja. Und, also der Konzern hat, glaube ich, knapp 9 Milliarden Euro zurückgestellt in der Bilanz dafür. Nur für die Umrüstung? Nee, tutto completo. Also für reichen. Bilanzielle Risiken im Allgemeinen. Das würde nicht reichen wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Naja, mittlerweile ist aber ehrlich gesagt, da glaube ich, also, glaub nicht mehr an die, dass die da irgendwie kaufmännisch gerade ausdenken, wenn ich mir das anhöre. Also mich würde es nicht wundern, wenn die sich damit verschätzen. Ich glaube, dass denen geht es halt ähnlich wie uns. Natürlich haben die einen viel besseren Estimated Guess, ja, aber wie willst du denn genau so ein Risiko von so einem Rechtsstreit, wie willst du denn das bewerten, ja? Also denke jetzt die technische Einschätzung, also was kostet die Umrüstung, multipliziert mit der Anzahl der Fahrzeuge, das geht wahrscheinlich noch relativ einfach, ja, weil das wissen sie wahrscheinlich relativ genau, was ihnen der Spaß kostet. Aber jetzt, wie so ein Rechtsstreit in den USA ausgeht und welches Bundesland dann in den USA noch gegen dich Klage erhebt und so, das kannst du ja überhaupt nicht prognostizieren. Also von daher ist es. Oder was die Steuerrückerstattung kostet. Ja, das ist ja, glaube ich, das Thema jetzt gerade in der EU, oder? Dass dann einige Gemeinden da. Nee, gar nicht einige Gemeinden, sondern also allein die Bundesrepublik wird einen erhöhten Steuersatz verlangen. Ja, gut. Ich glaube, die Bundesrepublik, die wird sich dann noch relativ. Also wir als Deutschland werden uns dann noch relativ bedeckt halten, weil wir nicht VW nicht kaputt machen wollen. Da kannst du davon ausgehen. Aber du kannst. Und zu viele Arbeitsplätze da dranhängen, aber allein, andere. Aber allein im Sinne der Gleichstellung. Ja, im Sinne der Gleichstellung musst du es ja eigentlich so machen, weil jemand, der ein Auto hat, das eigentlich genauso schlechte Emissionswerte hat, der muss ja genau gleichgestellt sein vom Gesetz her, von den Steuern. Deswegen müssen die ja gleich behandelt werden. Insofern musst du ja von den Privatleuten den gleichen Steuersatz verlangen. Und ob der den jetzt dann privat bei VW geltend machen kann, was er theoretisch müsste, weil die haben ihn ja quasi betrogen. Das ist mal echt interessant, wo eigentlich der Staat sozusagen der kann ja nicht die entgangene VW Steuer muss er über den Privatmann machen. Glaube ich nicht. Doch. Erstmal schon. Und die müssen es dann wiederum bei VW geltend machen. Er kann es ja nur so rüber machen, weil nur so kann er die ganzen Sachen erfassen. Er kann sie ja nicht direkt über VW erfasst. Ja, nee, glaube ich nicht. Man kann das doch aufsummieren. Du weißt doch, welche Leute welche Autos zugelassen haben. Ja, schon. Und dann kannst du sagen, liebes VW AG in Wolfsburg, ja, wir hätten gerne Steuernachzahlung in Höhe von, keine Ahnung, 500 Millionen Euro. Ich glaube aber, so funktioniert der Staat nicht. Ich glaube, der macht das anders. Ich glaube, das wird noch sehr interessant werden. Aber ein anderes Thema zu dieser ganzen Emissionssache ist dann grundsätzlich an dem ganzen Emissions- und sonstigen Verbrauchsproblem nicht eigentlich der Kunde schuld? Weil ich kann mich daran erinnern, mein erster Golf, der hatte 75 PS. Mhm. Hat wahrscheinlich so um die 10. 12 Liter gebraucht. Um die 10. Diesel oder Benziner? Benziner. Ja, um die 10, sagen, 11, auch 75, 3er Golf? Nee, 2er Golf. Ich hatte 3er Golf. Also schon eine Generation weiter, der hat 50 PS gehabt und hat 11 Liter gebraucht. Ja, genau. Und ich meine, das ist jetzt 15 Jahre her ungefähr. Ja. Und es gibt jetzt keine Autos mehr mit 75 PS eigentlich. Also vielleicht also nur so Mikroautos noch. Ja. Also es geht ja eigentlich bei 100, mindestens um 110, 120, da geht es erst los eigentlich überhaupt mit der Motorisierung. Wenn man jetzt mal überlegt, wenn diese modernen Autos alle mit diesen verbesserten Motoren, die vor 15 Jahren bei 75 PS 10 Liter geschluckt haben, die würden ja jetzt wahrscheinlich nur noch 5 Liter schlucken. Ja? Wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, was du auf was hinaus willst. Wenn wir jetzt nicht alle als Konsumenten Bock hätten, mehr PS ist geiler, weil dadurch kriegen wir einfach mehr. Ich glaube nicht, dass das zwangsläufig so ist, sondern einfach das Angebot schafft da die Nachfrage. Ja, also ich glaube, das ist da eher. Oder nicht? Oder ist es? Ja, doch, das glaube ich. Der Punkt für mich ist ja der: Ist das, was wir jetzt bei VW gesehen haben, ist das etwas Isoliertes, was VW gemacht hat? Oder das hatten wir das letzte Mal ja auch schon andiskutiert? Oder ist das so, dass die anderen Hersteller genauso Dreck am Stecken haben? Die sind nur noch nicht erwischt worden. Weil zum Beispiel, bin ja seit vielen Jahren BMW-Fahrer. Und wenn ich überlege, mein letzter BMW, der hatte 260 PS und hat halt 7,1 Liter gebraucht. Und ich habe ich war viel nur auf Autobahn, immer nur Vollgas. So, und dagegen ein 2 Liter Diesel von VW, der irgendwie 150 PS braucht halt 6,4 Liter. Ja. So, sind die jetzt einfach bei BMW so viel schlauer? Und der BMW hält auch die Emissionen, also die Euro 6 Norm und so hat er auch alles gehalten. Sind die bei BMW, was die Motorenentwicklung betrifft, so viel besser als VW? Mhm. Oder hat BMW genauso Dreck am Stecken, die sind nur noch nicht erwischt worden? Also das ist das, was ich mich frage. Und ich würde eigentlich jetzt mal unterstellen, dass VW als größter Automobilkonzern in Europa, also größer als Daimler und alle zusammen, habe ich die eigentlich immer ziemlich weit vorne eingeschätzt. Ja? Und deshalb frage ich mich jetzt halt, was kommt denn da noch raus bei BMW, bei Mercedes? Ja? Ist es da nicht genauso? Ja? Mhm. Oder sind die einfach doch so viel weiter vorne, was die Motorenentwicklung betrifft? Keine Ahnung. Und nochmal, ich glaube, ich bin da echt der Meinung, dass da echt das Angebot die Nachfrage stillt, weil die überbieten sich ja gegenseitig. Guck mal, wenn du jetzt anschaust, jetzt kannst du mittlerweile, was weiß ich, eine C-Klasse von Mercedes irgendwie mit 550 PS fast bekommen von AMG. Ja, und früher war halt ein Porsche mit 280 PS. Ich weiß, das war krass. Als ich Abitur gemacht habe, weiß ich noch, hatte ich noch in meiner Schulmappe, hatte ich so einen Ringordner, wo ich so das Zeug hatte ich vorne so ein Bild von so einem Porsche Turbo drin. Und da war das damals das Auto überhaupt, ja, der hatte, glaube ich, irgendwie 390 PS damals. Ja, heute, was ist denn 390 PS? Das hat jeder bessere 5er BMW. Damals hieß es noch so, du kannst aus einem Liter Hubraum nicht mehr als 100 PS holen. Ja, ja. Ja, und mittlerweile ist es Pillepalle. Ja. Das ist überhaupt kein Ding. Ja. Du kannst locker mal mit einem 2-Liter-Motor kannst du mal schnell über 300 PS machen. Das ist kein Ding heutzutage. Ja, guck mal, die Frage, ob man das braucht. Die A-Klasse C45 AMG, wie das Ding heißt, 2-Liter-Motor ist das, glaube ich, hat 367 PS. Nee. Total krank. Und man fährt natürlich immer gerne in der Stadt von einer Ampel zur anderen damit. Ich sie Hauptsache, liebe. Es klingt ich gut. Ich sie liebe. Motorradfahrer und Leute mit kleinem Penis. Ja. Nee, aber ich denke mir halt immer, wir würden uns so viel, man könnte sich auf der Welt so viel an Benzin sparen und so viel an Emissionen, Ausstoß sparen, wenn man das nicht hätte und nicht bräuchte. Ja. Ja, zumal du das in den meisten Fällen ja überhaupt nicht ausfahren kannst. Nee, also ich bin auch ein großer Freund von großen Motoren und viel Leistung und so. Aber ja, eigentlich ist es Quatsch, ja. Ich meine, gerade in Deutschland ist ja das einzigste Land, das streckenweise uneingeschränkt ist. Ja? Ich meine, das gibt es ja nirgendwo. Ja? Ich bin noch nie irgendwo in Europa mit dem Auto rumgefahren ohne Geschwindigkeitsbeschränkung, außer in Deutschland. Gibt es ja nirgendwo. Und selbst da ist es meistens vom Verkehrsaufkommen fast schon eigentlich fahrlässig, wenn du schneller fährst als 200. Was viele nicht abhält, trotzdem schneller zu fahren. Aber wie auch immer. Fahrlässigkeit, ja. Deswegen frage ich mich immer, wozu man den ganzen Kack braucht. Ja? Wenn du jetzt nicht irgendwie Hobby-Nordschleifenfahrer bist, ja? Dann was willst du damit? Ja, ja, ich höre gerade wieder ein schönes Buch, Matthias Heitz, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Gibt's noch einen Schluck? Auf jeden Fall spielt das in 2019 und da ist so der Hauptcharakter, der Held, der ist so Ermittler und der fährt immer mit Leihwagen durch die Gegend. Das sind dann alles BMW i8s, alle schon komplett selbstfahrendes Auto, Autopilot, elektrisch, ja. Und ich glaube, das ist gar nicht mehr so weit weg. Also ich habe jetzt auch gerade einen Artikel, ich glaube, es war in der Süddeutschen oder in der FAZ gelesen, über die neue Mercedes E-Klasse. Die ist jetzt gerade, die kommt, glaube ich, nächstes Jahr raus, Ende nächsten Jahres, und wo jetzt gerade Probe- und Testfahrten sind in USA. Und USA auf den Highways und so weiter, klappt das Ding schon haben sie jetzt so eine Sonderlizenz, das Ding fährt komplett allein. Also der Fahrer ist so zurückgelehnt, ja, und muss nicht mal mehr Gas geben, das passt sich dem Verkehr an. Wenn er überholen will, tippt er einfach mal kurz auf links auf einen Blinker, dann überholt es auch eigenständig und so. Also das Ding fährt schon komplett eigenständig. Mhm. Und sie dürfen es aber aufgrund der Regularien nicht nachher wirklich eigentlich freigeben. Nee, du musst halt alle paar Sekunden irgendwie das Lenkrad antippen und so weiter. Aber das Ding könnte schon komplett eigenständig fahren. Also du gibst es dann einfach an. Ich weiß halt nicht, ob das kam in dem Artikel nicht raus, wie das ist, jetzt, ob das jetzt nur praktisch auf dem Highway funktioniert oder auf den deutschen Autobahnen oder ob das dann auch eigenständig schon mal eine Autobahnabfahrt nehmen würde und so weiter. Ja. Mhm. Aber das ist schon, glaube ich, etwas, was nicht mehr weit weg ist. Na, ich glaube, das Erste, was passieren wird, ist, dass einfach sowas wie Lastkraftfahrer, ja, also Berufsfernfahrer, das wird einfach ganz extrem von heute auf morgen verschwinden als Berufsbild. Ja. Oh je, schon wieder. Weil einfach sowas wegrationalisiert. Ja, ich meine, Daimler hat, soweit ich weiß, diese Freightliner schon irgendwie auf der Autobahn, die dann in so Kolonnen fahren. Wisst ihr eigentlich, dass Daimler MyTaxi gekauft hat? Ja, vor einem Jahr schon, oder? Ja, ja. Mhm. Ja. Na, Anfang des Jahres, glaube ich. Okay. Ja. Also Daimler ist aber ja echt... Aber warum? Ja, weil die wirklich sagen, der Zetsche, der treibt das ja auch ziemlich, also der CEO von denen, wir entwickeln uns weg von einem Automobilhersteller hin zu einem Mobilitätsdienstleister. Gut, was ja auch grundsätzlich langfristig Sinn macht, weil du weißt nicht, irgendwann mal gibt es Städte, die komplett auf Individualverkehr verzichten, aber du brauchst trotzdem Transportmittel. Ja. Je nachdem, die können so oder so aussehen. Und die pushen das ja momentan massiv, das merkt man ja auch an den, Angeboten von MyTaxi, also schon krass, ja. Aber jetzt ganz kurz Zwischenstopp, wir trinken ein neues Bier. Joe, lese mal gerade vor. Ich lese mal vor. Vielleicht sollten wir noch allen Hörern erklären, dass wir uns die Biere immer teilen. Ja, ja, stimmt. Ansonsten würden wir Wir tritteln immer das Bier, ja. Rittmeier Hallerndorfer Kellerbier. Okay. Es hat eine schöne bernsteinfarbene Farbe. Also sehr dunkel für ein helles irgendwie oder für einen Keller. Mhm. Aber es ist gefiltert. Es ist also nicht naturtrüb. Nee. Gefiltert. Hallerndorf. Auch, ich glaube, Franken, oder? Was heißt die Postleitzahl? 913. Ja, ist Franken da oben. Mal probieren. Mhm. Schauen wir mal. Oh. Oh. Relativ. Dann leidet er. Relativ neutral. Oh, das ist jetzt im Vergleich zu dem Bock. Ja, es ist. Also, das schmeckt sehr neutral, ja. Obwohl es eigentlich ein Kellerbier ist, die sind eigentlich schon ein bisschen. Ja, eigentlich ein bisschen Pfund, ja. Aber wir trinken eigentlich halt auch, sag ich mal, was die Geschmackspyramide betrifft, ein bisschen konfus. Ja, also oben. Irgendwie so IPA, Imperial Stout, Bock, ja. Und ja, man müsste es eigentlich langsam steigern. Ja, wir ja. gehen eigentlich von oben nach unten und, ja. vor, was schlecht ist für den Gaumen, weil der ist natürlich etwas überfordert dann mit so leichten Geschmäckern. Also das ist jetzt. Da merken wir jetzt nicht mehr so viel. Können wir jetzt nicht so viel zu sagen, ob das jetzt was ist oder nichts, ja. Kann ich jetzt nicht sagen. Also ist bestimmt ein Bier, das man öfter trinken kann auch. Ich meine, ich hätte auch von Hallerndorfer. Hätte ich auch schon mal was getrunken, ja. Also das ist jetzt auch mal ein Bier, da kannst du auch mal am Tisch sitzen in der Kneipe und drei, vier, fünf trinken. Ja, das waren die anderen, die wir heute Abend getrunken haben. Das waren alles so Genussbier. Da trinkst du mal eins von und dann ist dann aber auch gut. Aber, auch, ja. aber das kann man schon mal kippen. Das kann man schon mal trinken. Wo ist, oh, das denn, gut. Wo ist denn Hallerndorf? Zwischen Erlangen und Bamberg. Bamberg. An der A73 gelegen, gell? Ja, Bamberg ist schon auch Beer Capital of the bei World. Bei Forchheim. Ja. Zwischen Hirschheid und Forchheim. Der Franke. Ja. Ey, das müssen wir auch nächstes Jahr mal, müssten wir das mal eigentlich in Angriff nehmen. Dass wir da irgendwo hinfahren. Dass wir mal so eine Bierwanderung machen und dann mit Equipment und dann einfach mal da aufnehmen. Mhm. Aber viel wichtiger wäre ja jetzt eigentlich nochmal zu überlegen, ob wir nochmal im Dezember eine Aufnahme hinbekämen und ob wir dann, oder im Januar, und dann wirklich mal die Riegele-Brauerei dann in Angriff nehmen. Achso, dass wir hinfahren. Genau, in Augsburg, was wir schon das letzte Mal andiskutiert hatten, ja. Aber ich glaube, vor Weihnachten wird schwierig, ha? Mit der. Ja, ich hab mir geschworen, dass ich keine Termine vor Weihnachten mehr annehme. Tut mir leid. Schon so zu. Na, ich will einfach nicht. Wir haben das letztes Jahr gemacht. Und dann war wirklich so, jeden Abend irgendwie noch irgendwas reingequetscht. Ja. Und Wochenenden irgendwie pro Tag 3 Termine gehabt. Ja, das, das will ich ja, dieses Jahr nicht nochmal machen, weil das ist einfach. Nee, also wenn wir das mit der Regelbrauerei machen würden, dann würde ich das ja sowieso auf einen Samstag irgendwie legen, dass wir dann mit dem Regionalexpress da irgendwie rüber tuckern. Oh, und dann das schön gemütlich machen. Schön einen rein zwitschern, was Gutes essen und dann schöne Podcastaufnahme bei aufnehmen. Ja. Und dann Podcast-Folge bei aufnehmen. So. Warum machen wir sowas nicht bei Giesing? Bei Giesinger Bräu? Können wir auch mal machen. Ja, können wir auch mal machen. Mich würde halt einfach mal die Regele Brauerei total reizen, weil da war ich einfach noch nie. Ja. Und ich glaube, das ist einfach nett. Ja. Mhm. Aber du hättest Bock auf die Giesinger Brauerei? Na, ich habe mir halt gerade gedacht, so der ganze logistische Aufwand wäre halt gleich mal... Gut, der ist jetzt nicht groß, nach Augsburg zu fahren, aber... Ja, ja, können wir auch machen, ja. Ja, aber schauen wir mal, vielleicht gibt es dann ein Neujahrstrinken, ja. Ein Neujahrspodcast, ja. Haben wir doch letztes Jahr gemacht, oder? Mit der Caro zusammen. Ein Neujahr, oder? Ja. Na, ja. Doch, ziemlich sicher. Das war, ich glaube, Neujahr. Ja, stimmt, das war Neujahr am ersten, ja. Ja. Da haben wir doch... Wir werden alt, wir können am Neujahrsabend podcasten. Ja. Da war der Abend davor, war es bei mir schon ein bisschen feuchtfröhlicher, aber ich glaube, bei euch ja relativ gediegen. Bei uns. Ihr wart doch weggefahren, war das nicht doch am zweiten? Nein, wir kamen wieder am ersten. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben das am zweiten aufgenommen. Egal, ich kann da einfach mal nachschauen, okay? derstammtisch.de/. Ja, wenn wir das veröffentlicht haben, ist ja nochmal was ganz anderes, ja. Das ist ja nicht. Das ist natürlich richtig, ja. Das ist ja kein Benchmark jetzt oder keine Referenz, ob das jetzt, wann das veröffentlicht wurde. Wenn ich es aber am 3.1. veröffentlicht habe, dann weiß ich nicht, wann ich es aufgenommen habe. Merkst du was? Ja, ich merke es schon. Okay, mein Fehler. Also, das. Ich meine, wir hätten es am 1. aufgenommen. Ich bin mir auch nicht sicher. Mhm. Wisst ihr, was wir dieses Jahr Silvester wahrscheinlich machen? Wir haben uns überlegt, wir wollen gern noch irgendwo hinfahren. Und wir sind jetzt stark am Überlegen, ob wir über Silvester nach Istanbul fliegen. Mhm. Einfach, weil ich Istanbul noch nie... War jemand von euch beiden schon mal in Istanbul? Ich glaube, irgendwer hat es mal gemacht über Silvester. War es der Philipp? Also Silvester ist jetzt... Aber die Stadt an sich. Ich glaube, das war der Philipp. Und der meinte, es war ziemlich cool. Ja, also ich glaube, das ist echt eine spannende Stadt. Ist da nicht scheiße kalt? Im Zweifelsfall eher wärmer als hier. Also das ist ja egal. Mir geht es ja darum, einfach so ein bisschen die Stadt zu sehen. Und ich bin ja eh kein großer Silvester-Freund, also mir ist das relativ wurscht. Stimmt, du hast immer gearbeitet an Silvester. Ich habe früher immer gearbeitet. Und von daher ist mir das relativ wurscht. Um das kurz nachzureichen, Kai. Ja. Wir haben die Stammtischfolge 17, den Jahresrückblick 2014, am Donnerstag, den 1. Januar von 20.45 Uhr bis 23.10 Uhr aufgenommen. Weil wir hatten es gerade eben von, wann nehmen wir die nächste Folge auf und so. Mhm. Und dann habe ich festgehalten, dass das am 1.1. letztes Jahr war. Da war ich nicht dabei. Nee, da waren, waren Caro, Fischi und ich, ja. Ja, wir mussten mal einen Rückblick wagen. Ja. Kinders. Apropos Rückblick. Erste. Helmut Schmidt ist tot. Was ist mir sowas von egal, Mann? Oh Gott. Entschuldigung. Ja. Echt? Das ist mir eigentlich auch relativ. War der über 100 oder unter 100? Also auf jeden Fall. Der war Uhu. Uhu. Aber jeder hat 95, oder? Ich glaube 97 war er. Ja. Also, ja, wenn jemand in so einem Alter stirbt. Nein, um Gottes Willen. Aber ich fand den schon immer cool, ja. Ja, aber es ist halt seine Einzeuge. Teilweise fand ich schon immer anstrengend. Seine sehr heroische Herangehensweise mit den Chinesen und dass er die so geil findet, das hat mich immer gestört. Weiß nicht, ich bin da vielleicht voreingenommen, ich mag die halt überhaupt nicht. Was die Chinesen? Er mochte die sehr gern. Chinesen magst du gar nicht? Nein, gar nicht. Warum? Ich war da ein paar Mal und ich muss ehrlich sagen, ich kann mit dieser Art und Weise, wie das Land funktioniert, nichts anfangen. Das ist für mich, es gibt nur noch ein Land, das funktioniert noch ein bisschen schlimmer, das ist Indien und damit komme ich einfach nicht klar. Mach mal ein Beispiel, warum findest du das so krass? Also ich war noch nie in China. Ich finde das einfach so krass, weil du merkst, dass einfach du machst den Leuten Hoffnung, jeder kann es schaffen und sonst irgendwas, aber eigentlich gibt es eine quasi wie in Russland auch eine Oligarchie, die auf Kosten der riesigen Menschenbevölkerung sich bereichern kann. Okay. Und das ausnutzt und ausnutzen kann. Und das ist in Indien, ist es genau der gleiche Fall. Ist das, und damit, also, komme ich nicht da. In Indien war ich schon. Und in Mitteleuropa hast du halt gemerkt, da gab es halt mal mit der Aufklärung und den Aufständen und sonst irgendwas, gab es halt mal Bewegungen, das zu unterbinden. Ja. Natürlich kriegst du es nicht ganz weg, aber du hast gemerkt, dass der Großteil der Bevölkerung zumindest trotzdem profitieren konnte und auch heute noch davon leben kann, dass man immer mehr das Ganze aufweicht und wieder abschweift davon und das eigentlich schon wieder schlechter wird, auch in Europa, ist nicht wegzudenken. Aber in den Ländern funktioniert das überhaupt gar nicht. Also wie gesagt, Indien war ich schon. China ist so das Land, das einzige Land in Asien, wo ich noch nicht war. Aber ich hätte gedacht, dass eigentlich China und Indien relativ unterschiedlich sind. Sind sie ja natürlich auch. Aber sie sind, was das angeht. Aber das heißt doch, in China ist das Ganze eher durch die Partei getrieben, diese Oligarchie. Und ja. In Indien ist einfach, sind halt einfach ein paar Leute an der Macht in der Wirtschaft. Hat halt funktioniert, ja. Ja. Du bist halt, also es war ja schon seit Zeiten der Besatzer, waren ja Maharajas eingesetzte quasi Vasallen, die alles verwaltet haben, die waren ultrareich. Und wenn politische Strukturen zerstört werden oder verfallen, wie in Russland eben auch danach, können sich halt relativ schnell Strukturen bilden, die das wieder abbilden. Irgendwie. Die das abbilden, die halt davor an der Macht waren oder gut positioniert waren, die können halt alles übernehmen. Und die können das auf ihre Art und Weise so übernehmen, unstrukturiert, ohne dass sie jemand kontrolliert oder was dagegen sagen kann. Und da kannst du natürlich eine Position einnehmen die ist halt für den Großteil der Bevölkerung ist es einfach ein riesiges Problem. Aber wenn du da hingereist bist, jo, wie hast du das dann, ist das etwas, was du eher so im Vorfeld dir angelesen hast, dass du da so eine Aversion gegen hast? Oder ist das wirklich etwas, was du so im Alltäglichen als Tourist wahrgenommen hast? Oder im Jobumfeld? Ich habe es im Jobumfeld erlebt, weil ich immer das Gefühl hatte, mit den Menschen, mit denen ich zu tun hatte, das waren natürlich immer welche, die ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hatten, weil die Fabriken hatten oder sonst irgendwas. Ja. Und die kamen mir immer als sehr menschenverachtend drüber. Die haben, wenn man zum Essen eingeladen war, der ganze Tisch war voll, wie sie das Servicepersonal behandelt haben, war schrecklich. Die haben nur mit Geld rumgeworfen, weiß ganz genau, dass der Typ, der dir das Essen bringt, im Monat wahrscheinlich 50 Dollar zur Verfügung hat. Ganze Essen und der Typ so. Haut halt am Abend einfach mal 300 Dollar auf den Tisch und behandelt natürlich den Rest, der das nicht kann, genau so. Ja. Sie präsentieren sich aber auch immer als sehr sauber und bei ihnen läuft alles sehr gut ab. Wenn sie dir eine Fabrik zeigen, zeigen sie dir nur die schönen Büros und zeigen dir schöne Sachen. Sobald du aber dann irgendwo so ein bisschen versuchst, den Hinterhof zu glotzen, hast du kaum eine Möglichkeit und du merkst, dass sobald du fernab nur so einen Schritt weiter gehst, ist es total dreckig. Ja. Die Zustände sind total ätzend und du weißt halt, die Menschen, die da dort arbeiten, die kommen halt eigentlich von 1000 Kilometer weiter aus irgendeiner Bergregion oder aus sonst irgendwo her. Die wohnen dort in Baracken und arbeiten jeden Tag 10 Stunden, 12 Stunden. Danach pennen die wieder in einer Baracke, wo 10 andere wohnen. Und so arbeiten die monatelang vor sich hin, bis sie einmal wieder nach Hause können, um ihre Familie zu sehen. Das ist ein bisschen wie in der deutschen Fleischindustrie. Ja, ich finde das schrecklich. Ja, ist es auch. Und ich weiß nicht, und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache, finde ich, von einem wirtschaftlichen Aufschwung. Das finde ich nicht korrekt. Ja. Und das finde ich halt in Indien finde ich das noch ähnlich dramatisch. Ich meine, die haben ein Weltraumprogramm, aber in ihrem Land sterben jedes Jahr 5 Millionen Kinder, weil sie halt kein sauberes Trinkwasser haben. Ja. Und das ist denen egal. Das interessiert also die das gar ist nicht. Für mich weil lieber schicke ich eine Rakete irgendwo ins Weltall, weil das halt cool aussieht. Also weil ich es kann. Für mich ist nicht der große Punkt, also wenn du das von außen betrachtest, so Unterschied Indien, China oder China, wie ihr sagt, ist ja so. Gibt es Unterschiede, ja. Der Punkt ist einfach der, Indien ist so dieses extrem chaotische, unstrukturierte Land, ist nicht unter Kontrolle. Mhm. wohingegen China dann eher so, ja, da wirklich so die Partei hat alles im Griff und sehr klar strukturiert und sehr, sehr dominant die Partei, die da alles macht und sehr dominant, aber zu einem Vorteil von ja, wenigen. Ja, das klar. Also ist da, halt ja. Eigentlich nicht so. Aber zum Beispiel diese Thematik, die du eben ansprachst, in Indien 5 Millionen Leute haben kein sauberes Trinkwasser, das gibt es halt in China nicht. Ja, das ist richtig. Ja. Also in China ist zwar eine Diktatur, aber ich glaube, in Summe geht es den Leuten da besser als in Indien. Ja. Ist richtig, aber sie werden trotzdem natürlich total bedrückt, klar. Für den Zweck von wenigen. Ja, ja. Werden sie halt stark ausgenutzt. Ausgebeutet, klar. Ja, ja. Das ist aber so diese totale, also was, zumindest klar, was man sieht, diese totale Armut, was du ja in Indien sogar in den Großstädten sehr häufig siehst, also vor die allem da, auch da, da siehst, das hast du in Shanghai hast du das natürlich nicht. Überhaupt ist nicht, ganz ja. Klar. Ja, ja, ist die Frage, werden die da direkt von der Straße weggefischt, ja, und dann Gott weiß wohin gekarrt, wie sieht das im Hinterland aus? Da sind natürlich die Bauern und so sind da auch noch sehr arm, aber ich glaube, das ist schon noch ein Unterschied. Also da ist Indien. Der Unterschied ist da. Der Unterschied ist da, was ich aber den Vergleich habe, den Vergleich, den ich nur hatte, oder der einzige den Vergleich, den ich ziehen wollte, ist, die wirtschaftliche Chance von einem Land wird nur für wenige benutzt, die dadurch ultrareich werden, anstatt dass sie ein Großteil der Bevölkerung, die ja eigentlich zuständig ist für diesen, die Möglichkeit. Ja, ja, ja. Weil du könntest gar nicht, also China könnte nicht so produktiv sein, wenn nicht so viele dafür arbeiten würden. Nee, definitiv. Aber die dafür arbeiten, die haben keinen Teil daran. Die bereichern sich da, also die können da kein Reichtum draus generieren, sondern nur der Einzelne. Die sterben nicht, ja, weil die haben Zugang zu sauberem Wasser und die werden auch teilweise medizinisch versorgt. Ja, ja, aber ja. Trotzdem ist es immer noch eine Art von moderner Sklaverei, weil sie halt unter ganz schlechten Bedingungen leben müssen. Im Vergleich zu dem, was halt der Einzelne, der die Fabrik dann besitzt und sonstige, die halt unermesslich viel verdienen. Ich meine, nicht umsonst hat Shanghai so viele Millionäre und Milliardäre. Ja, ja, ja. Im Vergleich zu dem, was der Rest von der Bevölkerung hat. Das Krasse ist ja, ich war jetzt am Freitag dienstlich, aber nur so pseudodienstlich war ich im Schwabeländle und war bei Festo. Festo, mittelständisches Unternehmen, 18.000 Mitarbeiter, macht mittlerweile auch ein paar Milliarden Umsatz, aber noch familiengeführt, Automatisierungstechnik, Weltmarktführer. Ja, kenne ich. Und die haben da eine komplett neue Fabrik hingestellt, irgendwie Viertelstunde außerhalb von Stuttgart, auf der grünen Wiese und so Schwerpunkt Industrie 4.0, vernetzte Fertigung, lalala. Und deshalb sind wir dahin, haben uns das angeschaut. Und die treiben auch sehr, weil es durch die Familie, deren das Unternehmen gehört, auch sehr stark so Innovationsgedanken und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, war sehr spannend und dann kam es halt auch darauf, ja, wo sind die Hauptwettbewerber und so weiter, China und so weiter. Und dass die sich halt auch viel mit ihren Kunden halt unterhalten und da war jetzt wohl Samsung war vor Ort, Google war da und so weiter. Und dass zum Beispiel in Samsung gar nicht mehr in China produziert, sondern die sind jetzt schon weitergezogen. Ja, die sind jetzt in Vietnam oder in Kambodscha oder so, weil es einfach zu teuer geworden ist. Ja. Also siehst halt, und das siehst du ja auch jetzt am wirtschaftlichen, an der Konjunktur in China, dass die einbricht. Und das zeigt aber, auch wenn das natürlich nur ein Bruchteil ist, aber anscheinend kommt schon ein bisschen Reichtum bei den Einzelnen an, weil sonst würden ja die Stundenlöhne nicht steigen. Aber die Stunde, die wurden natürlich auch ständig angehoben, weil sie angehoben werden mussten. Ja. Weil natürlich auch der Druck von außen höher wurde. Ja. Und weil natürlich das standardmäßig dann automatisch leider, so ist nun mal das Leben, steigt. Ja. Weil wenn du halt merkst, dass der Typ in der Fabrik sich natürlich deine Wohnung jetzt gut leisten kann, dann vermietest du sie halt einfach die Wohnung teurer, weil du es halt kannst. Also machst du das natürlich auch, obwohl es ein kommunistisches Land ist. Aber natürlich wird es nicht so strikt geregelt. Und in Shanghai kannst du mit einem durchschnittlichen deutschen Einkommen kannst du nicht leben. Ja? Ja. Das ist nämlich deutlich teurer zu leben. Da auch ein Diskussionsbeitrag, der dabei fest zustande kam, dann, weil wir auch gesprochen haben, die haben auch eine Fertigung in Shanghai, glaube ich, oder irgendwie da in China. Und da wollten sie auch irgendwie einen jungen Ingenieur von irgendwie einer Shanghaier Universität anstellen, also einen Chinesen. Und dem hätten sie das gleiche Gehalt geboten, umgerechnet, was ein Ingenieur in Deutschland bekommt. Also wirklich einfach aktueller Wechselkurs hochgerechnet, gleiche Gehalt. Und dann hat er gesagt, nee, das Ja. Mach ich nicht, weil ich habe schon irgendwie 2000 Euro Miete in Shanghai. Ja. So. Ja. Also, das zeigt schon, also dass da auch die Zeiten, wo das Low-Cost-Country war, ist richtig, langsam aber, zurückgeht. Ja. Ja, aber das ist auch das große Problem, weil es ist für viele ist es halt mehr geworden, aber für viele ist es leider nicht mehr geworden und die leiden natürlich viel schneller an einem wirtschaftlichen Abschwung, weil sobald natürlich eine Fabrik, die natürlich nur von Handfertigung lebt, das da nicht mehr machen kann, weil die nie weitergewachsen sind. Ja, weil wenn es einem Fabrikbesitzer nur darum geht, in kürzerer Zeit viel Geld zu verdienen, interessiert er sich nicht dafür, ja, wettbewerbsfähig zu werden oder zu bleiben oder auf Innovation zu setzen oder seine Mitarbeiter zu schulen, damit sie bessere Arbeit leisten können. Ja. Das interessiert ihn ja gar nicht. Insofern, das Einzige, was er macht das eine Ding zu und macht sich was Neues auf. Richtig. Weil er hat ja keine Verantwortung diesen Menschen gegenüber. Das interessiert ihn auch nicht. Und das größte Problem ist natürlich, dass die Leute, die für den Aufschwung maßgebend entscheidend waren, die ersten sind, die von einem Abschwung auch wieder betroffen werden und auch riesige Probleme bekommen, weil sie nämlich wieder nach Hause gehen müssen, ohne Einkommen und wieder von dem einzigen leben können, was sie dort machen können, nämlich für ihr Reis, irgendwie hart einfach nur zu Reis anzubauen und das Einzige ist, was sie machen können. Ja. Es ist halt schwierig. Tja, von Helmut Schmidt zu indischen Reisbauern. Achso, klar. Ja, aber das war ein seiner Das war ein seiner Steckpferde. In den 70ern, das war sein Riesending. China, das fand er total gut. Ja. Und ich konnte diese Nähe nie so, er fand die immer so smart und er fand die so gut. Aber ich mag das nicht. Ich mag einfach nicht, wenn sich wenige an dem Leid vieler irgendwie erfreuen können, nämlich dadurch, dass sie halt reicher werden. Das finde ich nicht in Ordnung. Das darf man einfach nicht machen. Nee, ich trinke kein Rauchbier. Das ist einfach... Ich sollte das vom Joe geben. Entschuldigung. Ja, also der Jens hat es jetzt schon ausgesprochen. Ja, jetzt kommt was. Zum Schluss kommt nochmal das Härtner-Bier. Jetzt kommt der Spaß zum Schluss. Der Jens mag es nicht trinken. Nee, also echt heftig. Ah, ja. Leckt mich an die Füße hier. Also wir kriegen mal wieder Schinken im Glas heute. Ja, schütt noch mal ein bisschen was bei dir rein. Schütt noch mal was rein. Alter. Lass mich mal riechen. Dran. Oh Gott, ich habe schon Angst vor Riechen. Magst du noch einen Schluck? Da ist noch ein bisschen. Ja, ich noch einen Schluck. Krass. Also wir trinken jetzt zur guter Letzt, nachdem wir jetzt unseren Gaumen schon komplett versaut haben mit allem. Kommen wir jetzt zum Schluss nochmal der Härtner. Und zwar hat das Bier einen Gold Award bekommen 2009. Ja, von welcher? 2007, 2008, 2009. Welcher Verein? Hat's vergeben? European Beer Star. Aber ganz ehrlich, von welcher Brauerei ist das denn? Bayerisches Bier. Bayerisches Bier. Hey, trink schon Bayerisches mal. Bayerisches Bier. Nee, jetzt mal ganz ohne Scheiß, von wem ist denn das? Guck mal, also Schinke. Jens, du bist schon ein bisschen nüchterner. Also das, Aber trink mal einen Schluck. Hier steht's doch. Brauerei Rittmeier Hallandorf. Tja, also die gleiche Brauerei wie vorher. Ja. Das habe ich dir aber nicht geschenkt. Ich finde es aber okay. Also meiner Meinung nach ist das Schlenkerler, das erste Rauchbier, das ich jemals in meinem Leben getrunken habe, war ein Schlenkerler, als ich in Bamberg war. Und das fand ich rauchiger als das jetzt hier. Okay. Es riecht krasser, als dass es schmeckt. Ja. Weil es hat noch so ein... Jetzt lehnt sich zurück und entspannt. Ja, ich wusste schon. Er muss es nämlich nicht trinken. Ja, das ist schon gut. Ja. Definitiv. Ach komm, jetzt sei nicht. Ja, das hat nicht viel Umdrehung. Das hat nur 4,9. Nee, also man merkt auch im Abgang, dass es noch so eine leichte, wässrige, erfrischende Note hat. Ja, das tut so einem Rauchbier ganz gut. Ja, der erfrischende Schinken. Ja. Also ich finde, das ist okay. Also ich finde, das kann man schon lassen. Es riecht lecker. Also Homer Simpson würde nichts anderes trinken, wenn er es kennen würde. Bacon. Mit Turkey. Bansen. Ja, apropos hier, der Homer, seine Stimme ist ja. Achso, ja, das ist doch. Habe ich heute auch kurz gelesen, ja. Ja, das war ja schon bei March, war das ja schon seltsam, als man dann auf einmal plötzlich Anke Engelke war, gell? Ja. Aber bei Homer ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger, oder? Ja. keine Ahnung. Wobei ich das jetzt, also die aktuellen Sachen seit 5, 6, 7 Jahren kenne ich gar nicht mehr. Ich bin auch voll raus. Habe ich nicht mehr gesehen. Ich kenne halt die Sachen von Mitte der 90er bis Ende der 90er. Das ist halt so meine Zeit. Wie ist nochmal das WLAN? Nach wie vor finde ich die gut. Combo Global Hyper Mega oder so. Compu Global Hyper Mega. Ja, genau. Irgendwie nett. Genau. Ja, das ist Homers Startup gewesen. Als es noch nicht fancy war, Startups zu haben. Da waren sie recht früh dran, damals. Ja, das geht ja auch immer in Wellen. Ja, ja, stimmt. 1999 war das auch schon fancy. Stimmt, aber da hat man es vielleicht noch nicht Startup genannt. Aber die wilde Folge läuft denn da schon jetzt? Keine Ahnung, 1 Million wahrscheinlich. Mindestens. Simpsons ist auch so, die haben es einfach, weiß ich nicht. Entweder ich bin rausgewachsen oder ich glaube, haben es einfach nicht rechtzeitig. Nee, ich glaube, du bist rausgewachsen. Ja, ich glaube, weil das ist immer noch total populär. Glaube auch. Vielleicht nicht mehr ganz so populär, wie es früher mal war. Es gab natürlich da schon mal. Ich glaube, die sind nur noch deswegen populär, weil die Leute nicht wahrhaben wollen, dass es halt scheiße geworden ist. Meinst du? Ich glaube nicht, dass es jetzt so viele. Das ist bei vielen Sachen so. Nee, ich glaube aber nicht, dass es da so viele Fans gibt, die hängen geblieben sind. Ich glaube schon, dass das neu reingewachsen ist, weil sonst wäre das eher anders, ja? Sonst wäre das eher so, dass so South Park dir ja, sonst wäre es so, dass es dir gefällt. Ja. Aber das gefällt dir ja nicht mehr. Kinders, bevor wir jetzt hier aber komplett, also wir müssen jetzt noch dieses Thema Terrorkomplex irgendwie mal ein bisschen. Sein? Doch, das müssen wir jetzt noch klären. Ich bin viel das, zu, das müssen viel wir jetzt zu, noch klären. Oh aber Gott, ich bin zu, viel zu guter Stimmung. Nein, wir müssen das noch ansprechen, weil wir können uns doch hier jetzt nicht hinsetzen und nicht über. Aber die das ganze Thema Welt redet doch schon Terror, darüber. Terror, Flüchtlinge, Russland gegen Türkei, Drohnenkriege. Da müssen wir es doch nicht tun. Das ist natürlich richtig, ja. Nein, also natürlich war das Thema seit der letzten Folge. Das muss man mal ganz klar sehen. Du musst mal wieder dein Mikro drehen. Wie ist jetzt so besser? Ja, ja. Also ich weiß noch, ich war das Wochenende, wo jetzt hier der Anschlag in Paris war, war ich in München und kam sehr spät erst abends nach Hause am Freitag vom Büro oder ich glaube, ich war auf Dienstreise und bin echt früh ins Bett und nachts bin ich aufgewacht und mein Handy hat alles nur piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep gemacht. Und ich so, was ist denn jetzt hier los? Und hab dann nachts so im Halbschlaf irgendwie auf das Ding drauf geguckt und da waren halt irgendwie News Alert und Twitter und hast du nicht gesehen und hab dann mir jetzt fummelt er wieder an meinem Mikro rum, der alte Fummler. Der Fummler schlägt zu. Hab dann irgendwie das nur so im Halbschlaf gelesen. Und dann am nächsten Morgen habe ich echt gedacht, oh fuck, was ist denn hier los? Ja. Die erste Reaktion war dann zu denken, oh, hoffentlich ist der Martin an dem Wochenende nicht in Paris. Aber dann ist mir eingefallen, der war ein guter Freund von uns, der sind Freundin in Paris lebt. Aber zum Glück waren die an dem Wochenende in Rom. Ist mir dann auch siebenteils eingefallen. Und dann der nächste Gedanke war, ja, okay, du hast ja noch Freunde in Paris vom Studium und so. Und dann war das echt so krass, dass da die alle schon bei Facebook irgendwie sich gecheckt hat, safe. Und da hab ich gedacht, wie krank ist denn diese Welt, dass diese Funktion bei Facebook gibt. Ja, ich habe das überhaupt das nur so gesehen. Ich dachte, wie safe? Und dann so, ja, okay, klar. Ja. Aber irgendwie ist das ganze Thema so rein emotional nicht so an mich rangegangen. Richtig so. Gut so. Also mir war das... Ja, Kai, ohne Scheiß, also ich bin das richtig gut. Mir ist das nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, oh... Also auch dann, als dann alle anfingen, ja, hier, je suis Paris und haben sich ihr Facebook-Profil und so. Ich jetzt aber, kommt, ey, das ist ja wohl nicht euer Ernst, oder? Ja. Wenn das alles, also... Das ist einfach übertrieben. Empathie finde ich wichtig und auch gut, aber irgendwie... Also an mich ging das nicht so ran, das Thema. Ja. Also so hart sich das jetzt anhört, aber mich hat das nicht so mitgenommen. Ja. Ich halte das für extrem gesundheitsfördernd. Nee, ernsthaft, ich finde das richtig gut. Ja. Weil, mal ganz ehrlich. Sonst machst du dir einfach nur zu viel Sorgen. Na, was heißt vor allen Dingen zu viel Sorgen? Ich meine, ich will das jetzt nicht runtermachen, ja, aber mein Gott, da war halt ein Terroranschlag in Paris. Ja, mein... Madrid war auch schon einer. Ja, also das ist... Vor 20 Jahren gab es auch Terroranschläge in Paris. Ja, aber ich glaube, das, was ja dazu kommt, ist einfach diese... Ich meine, wann war der letzte in Paris? Der war ja Anfang dieses Jahres. Den davor war er in Madrid und dann gab es noch diese Busbomber in London. Ja, und dann aber, Beirut. Ja gut, das interessiert ja keinen. Ja, also, ja, aber... Nee, aber nee, das muss man... Ich kann das nachvollziehen in dem Sinne, du musst es mal so sehen, dass du, ja, wie in der Physik auch, hat jedes System sein Bezugssystem. Und der Mensch hat auch sein Bezugssystem. Und dein Bezugssystem als Mensch in Europa ist nicht Beirut. Sondern dein Bezugssystem ist dein Umfeld, ist deine Familie und da ist am nächsten dran natürlich das, was dich irgendwie noch betrifft. Ja, ja. Und was deine Freunde betrifft. Und das ist halt eher, ich muss mal kurz, achso, ja, kann ich, habe ich auch gesehen zu der Zeit. Und insofern kann ich das absolut nachvollziehen, dass die Menschen sich da natürlich mehr identifizieren, natürlich, als mit Eritrea oder mit Beirut. Ja, auch alles gut. Vollkommen normal. Ja, ganz normal, ja. Vollkommen normal. Dagegen kannst du auch dich gar nicht wehren. Nein, das sollen sie auch machen. Ja. Ja. Ich habe auch kein Problem damit, dass die Leute sich da irgendwie emotional und empathisch mit auseinandersetzen. Ja. So, ja. Nur immer diese Behauptung, Paris ändert alles. Da kriege ich einfach Ausschlag. Ja, da kriege ich einfach Ausschlag. Aber das habe ich nie irgendwo gesehen. Ja gut, also, aber Söder, ganz ehrlich, wenn ich den jemals irgendwo in der Glotze sehe, dann schalte ich da weiter, weil ganz ehrlich, ich höre von dem, höre ich mir gar nichts an, weil es macht gar keinen Sinn, sich das anzuhören. Hast du nach den Paris-Anschlägen mal Zeitungen gelesen? Ja, aber nichts mit irgendwelchen Lokalpolitikern. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Leitartikel. Ja, die FAZ habe ich dann, ich habe die FAZ am Samstag leider nur. Da ruft dann der Herausgeber, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, im Grunde genommen zu Krieg auf, weil Paris ändert ja alles. Ja? Wir müssen uns ja dagegen wehren und wir müssen jetzt in den Krieg ziehen. Das ist Kriegsrhetorik. Ja. In der Bild am Sonntag genau das Gleiche. Gut. Aber wenn der das auf einer Meinungsseite schreibt, dann kann der machen, was er will. Nicht, dass der das machen kann, was er will, ist ja gar keine Frage. Ja. Aber du musst dir das sind einfach die mal. Menschen. Das ist ja, aber, normal. Ja, das nein. Erwartest du. Ich erwarte, dass man aus der Vergangenheit lernt. Nee. Ja? Das war noch nie insbesondere, so. Insbesondere Intellektuelle. Aber noch nie wurde aus der Vergangenheit gelernt. Ansonsten hätte man auch schon bei den Höhlenmenschen und bei den Römern lernen können. Aber das hat man auch nicht wollen. Dann hätte man bei den Franzosen lernen können, bei den Spaniern lernen können. Dann hätte man bei den Amerikanern lernen können. Man will nicht lernen. Ich denke eigentlich schon, dass wir... Nein, weil jede Generation weiter wächst und jede Generation vergisst wieder aufs Neue. Ja, gebe ich dir recht, ja? Also sozusagen die... Weil du nämlich nicht dieselben Schmerzen gespürt richtig, hast. Richtig, genau. Und wenn du die nicht spürst... Es ist dir nicht so nah. Wenn du die nicht spürst, dann lernst du nicht daran. Das ist aber doch ein gewisser Fatalismus. Ja, natürlich, aber das ist der Mensch. Das ist der Faktor Na, Mensch. Das behauptest du jetzt, dass nee, das der Mensch der, so ist. Der kann sich nur darüber heraus erheben, wenn er evolutionär wächst. Ja, genau. Da müsste die... Vernunft! Evolutionär wachsen. Ja, aber ich erwarte von einem weit genug wäre, ist okay. Aber das Problem ist, dass der Körper Mensch noch nicht darüber hinaus ist. Es gibt genügend Leute, die sagen, ja, absolut, du hast recht, man müsste vernünftig sein. Man kennt es ja schon. Das ändert aber nichts daran, dass die Menschen es trotzdem tun. Ja, aber ich habe einen Kollegen, der sagt dann immer, wenn der Mensch nicht in der Lage ist, durch seinen Intellekt und seine Vernunft sein Verhalten zu ändern, dann unterscheidet er sich nicht von einem Tier. Ja, richtig. Absolut richtig. Ich bin immer der Hoffnung, dass wir dass wir keine Tiere mehr sind. Ja. Naja, zu gewissen Teilen sind wir das nach wie vor. Ja, das mag ja sein. Ja, dass und ich, gewisse Sachen dass ich Kais Plätzchendose hier durchaus... positiv zugeneigt bin, weil es meine tierischen Instinkte sind und vielleicht auch das Bier gerne trinken möchte deswegen. Das mag ja sein. Aber, dass man eine intellektuelle Leistung vollbringt aufgrund von niederen Instinkten, damit habe ich echt meine Probleme. Ist aber so. Also, ja, so hier Söder, Seehofer und Konsorten, wo ich mir echt denke, sag mal, geht's noch? Wisst ihr eigentlich, von was ihr redet? Hat eigentlich der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, hat der Kinder, wenn der hier so offen zum Krieg aufruft? Bestimmt, und wahrscheinlich würde er seine Kinder auch zur HJ schicken, wenn er Bock hat. Ja. Kann schon gut sein. Gut, mit dem Attest, gut, klar, okay, dann kann ich damit leben. Ja, aber solche Menschen gibt es. Ja, klar. Solche Menschen gibt es. Okay. Und es ist immer traurig, wenn man in die Glotze reinschaut und man sieht solche Menschen. Es gibt so ein Nazi-Dorf irgendwo, in Sachsen, glaube ich, ist es. Ja, das ist so ein, quasi so ein, das ist so ein, das ist so ein, nee, das quasi ist nicht irgendwo in Sachsen, das ist Sachsen. nein, das ist ungerecht, das kannst du nicht sagen. Das ist ungerecht. Aber es gibt so eine Art, da sind so kleine Hütten drauf, so fast wie ein Schrebergarten, nur in größer. Da kannst du auch Urlaub machen. Okay. Und da sind halt alle eigentlich durchgehend hardcore rechts. Okay. Und da rennen auch Kinder rum, ja, und die haben ihren Spaß im Planschbecken und sowas. Und die tun mir alle unheimlich leid. Ja, aber die sind doch auch dumm. Die Kinder können aber nichts dafür. Ja, natürlich können die Kinder nichts dafür, dass sie dumme Eltern haben. Ja, und deswegen, du hast immer leider auch Eltern, die ihre Kinder mit Überzeugung zu sowas bringen. Du kannst nicht davon ausgehen, nur weil du ein Herz für Kinder hast, würdest du deinen Kindern nie was schaden wollen. Dass das an alle anderen genauso sehen. Gut, ja, ja. Leider ist es so nicht. Richtig, ja. Und wenn du sagst, ich stehe auf Vaterland, dann willst du natürlich auch, dass deine Kinder aufs Vaterland stehen und das verteidigen, wenn es angegriffen wird. Und in dem Fall wird es für dich angegriffen. Ganz schön dumm. Ja, leider. So ist es. Aber und gerade, du siehst es ja immer bei solchen Anschlägen, es sind immer junge Männer, so um die 20 rum. Ich habe immer auch so das Gefühl, das ist aber auch eine Zeit, wo die halt sehr, das ist wieder dein Vernunftding, ist das Problem mit dem körperlichen Zustand dieser Männer. Ich glaube, du bist da gerade in so einer Phase, wo du also kognitiv auch in so einer so Risikobewusstsein, Kontra, Profilierung, diverse Zustände, die da zusammenkommen. Man ist einfach extrem leistungsfähig und will einfach zeigen, dass man es drauf hat. Ja, und irgendwie hast du... Nicht nur untenrum. Ja, und du bist unheimlich verfänglich für bestimmte Situationen und Dinge, ja. Nicht umsonst fängst du an, irgendwie mit 18 in den Krieg zu ziehen und nicht mit 35. Gut, okay. Haken dran. Ja. Was passiert als nächstes? Die Türken schießen einen russischen Jet ab. Ich glaube, die hatten einfach mal Bock, weil die gingen denen schon immer auf den Sack, dass die da rumkreisen an ihrem Grenzgebiet und da haben die eh ein Problem damit, wenn jemand. Meinst du, mal ein bisschen nervös am Abzug, ja? Ja, ich glaube schon. Und dann ist es halt einfach mal passiert. Und die hatten einfach einen guten Grund, der war zu nah, der war drin, weg damit. Das ist natürlich auch eine gute Erklärung, ja. Ist meiner Meinung. Ich glaube, dass die da sehr, momentan sind sie ja alle recht angespannt. Und wenn halt mal irgendwo was passiert, wo man halt mal ein bisschen Frust rauslassen meint kann. Meint ihr denn, dass macht man's auch. Dass das eine bewusste Entscheidung war? Also, dass das praktisch ein politischer Akt war, dass man einfach nur drauf gewartet hat, bis da mal ein Russe für 17 Kilometer, für 17 Sekunden mal in den Gegner. Also, sind wir mal ganz ehrlich, also diese Patrouillenflüge, die da über Syrien durch die Russen stattgefunden haben, die gibt es ja schon seit mehreren Wochen klar. Mindestens. Ja, ich glaube, so, und mit Sicherheit schon immer auf den Sack. Und mit Sicherheit war es so, dass dann auch schon länger es da zu Flügen kam, die irgendwie das türkische Grenzgebiet verletzt haben. Mhm. Würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Auf jeden Fall. So, und jetzt ist halt vor allen Dingen, wenn du mit Macht 1,5 irgendwie den Luftraum ziehst, ja, und dann kommst du halt mal zwei Kilometer in. Heißt für mich aber im Umkehrschluss, dass es eigentlich so sein muss, dass dann irgendwann mal die Direktive kam von irgendwoher, im Zweifelsfall von der Regierung, oder es sei denn, das Militär hat da irgendwie eigenständig agiert, zu sagen. Und wenn das nächste Mal passiert, dann schießen wir das Ding ab. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ganz ehrlich, oder? Also weil, ganz ehrlich. Du weißt halt nie, was bei solchen Sachen im Vorhinein alles abläuft. Ja, ja. Vielleicht sind die da schon 20 Mal reingeflogen, weil sie halt Bock hatten. Ja, kann ja sein, man weiß es nicht. Ja. Und immer wurde gesagt, was macht ihr hier, verpisst euch. Ja, ja. Und die haben gesagt, ach so, Entschuldigung, war keine Absicht, wir gehen wieder. Ja, ja. Und die machen das irgendwie 100 Mal. Irgendwann mal reißt dir die Hutschnur und du lässt einen runterfahren. Ja, aber die weiß man nicht, vielleicht war das auch nicht so. Ja? Also das ist, sind halt bei so Politik-Sachen sind es halt reine Mutmaßungen. Das ist aber für mich eine ganz, ganz wichtige Frage. Und das wirst du ja nie herausfinden. Nee. Sind das irgendwelche Kurzschlusshandlung im Affekt seitens der Militärs. Mhm. Also, dass einfach dann irgendeiner sagt, so, jetzt das Scheißding schießen wir ab. Mhm. Oder ist es wirklich so, dass sowas etwas, weißt du, was ich vom Erdogan vorgegeben wird und gesagt wird, hier, das haben die jetzt schon 25 Mal gemacht und haben gesagt, hier, wir sind ja gleich wieder weg. Das nächste Mal schießen wir das Ding ab. Das ist das, was für mich interessant wäre. Ist da der militärische Apparat so autark, dass er das selbst entscheidet? Das weiß ich nicht. Und das macht? Oder ist er politisch da geführt? Es wäre super interessant zu erfahren oder überhaupt mal zu wissen, wie da die Strukturen ablaufen. Ja? Also bei Russland denkt man immer oder geht davon aus, nichts geht um Putin herum. Ja? Der muss alles entscheiden. Kann ich mir vorstellen, aber der kann natürlich bei so einem riesigen Land auch nicht alles entscheiden, sondern er gibt natürlich irgendwie eine Direktive voraus. Und ob da jetzt irgendwer, also ob das jetzt alles immer von höchster Stelle autorisiert ist oder ob es da einfach nur eine generelle Leitlinie gibt, an die sich halt irgendwie die nächstdrunteren halten müssen. Und wenn der nächsthöhere nicht erreichbar ist, entscheidet da einfach. Ja, ich glaube aber einfach, ich kann nicht mehr in so Staaten wie, wie Russland und der Türkei nicht vorstellen, dass irgendwie ein Militär. Aber du kannst es ja nicht anders organisieren, eigentlich, ehrlich gesagt. Also rein logisch überlegt. Weil deine Reaktionszeit ist ja dann immens. Ja, ja, aber dann muss es trotzdem. Du kannst ja nicht immer den höchsten Entscheidungsträger. Ja, aber dann muss es ja trotzdem. Nee, aber dann muss es ja Leitlinien geben. Dann muss es einfach heißen, wenn ein militärisches Flugzeug unseren Luftraum verletzt, dann wird es abgeknallt. Bumm. Ja, ja. Und dann werden die nochmal differenzieren: ist es ein amerikanisches? Zum Beispiel, Amerikaner hätten die nie abgeschossen. Nee, und ganz ehrlich, meiner Meinung nach ist es ja auch so: du kannst ja mit moderner Technik kannst du ganz genau erkennen, was fliegt da überhaupt rum, ja? Also die wussten bestimmt, was das ist. Eben, also. Und dann funkt man da halt mal kurz hin und fragt nach, was tust du da eigentlich? Wahrscheinlich, also gehe ich davon aus. Bin ja nicht vom Militär, aber so ist es wahrscheinlich. Du merkst ja, ob da eine MiG aus MiG ist oder ob da irgendwie irgendein UFO ist, was du nicht kennst. Wenn da ein UFO ist, vielleicht schaust du mal nach, was da ist. Aber wenn es eine MiG ist, dann gehst du wahrscheinlich davon aus, die kommt wahrscheinlich aus Russland, weil das ist unser Nachbar. Und dann wirst du den wahrscheinlich anrufen, was ja möglich ist. Und dann wirst du fragen, was macht der da? Und schießt nicht einfach mal. Aber man weiß es nicht. Vielleicht haben die das provokant schon zum 20. Mal gemacht und irgendwann mal wird halt dann geschossen. Ich meine, also bei Putin weiß man ja irgendwie, der macht halt gerne verrückte Sachen. Nee, und aber was man jetzt so sieht bei der ganzen Sache ist, auf einmal ist der, also die ganze Reaktion auch im Internet, die ich so verfolgt habe, auch in der Internetbevölkerung, ist, dass Putin war davon eine Lachnummer. Momentan ist er ein gern gesehener Verbündeter, weil er gegen den IS Krieg führen möchte und auch tut. Auf einmal ist er hoffähig geworden. Ja, was er davor nicht war. Aber das ist ja, aber dieses opportunistische System, das war ja schon immer so. Ich meine, wenn man mal überlegt, als die Nazis an der Macht waren in Deutschland, war Stalin auch hoffähig, obwohl er eigentlich verhasst war und eigentlich überhaupt nicht in den Kram gepasst hat. Aber solange es gegen einen anderen Bösen geht, nimmt man natürlich gerne den Pakt mit dem Teufel ein und versucht ihn dann nachträglich irgendwie wieder entgegenzutreten. Aber solange es gerade passt, Stalin oder Putin als Teufel bezeichnet? Eigentlich beide. Also dass Stalin Teufel ist, ist glaube ich jedem bewusst. Also müsste jedem bewusst sein, wenn man die Geschichte nachvollziehen kann. Bei Putin weiß man einfach nur, dass er verrückt ist und er ist nicht ganz so. Er hat nicht so viele Menschen auf dem Gewissen wahrscheinlich, wie es Stalin hat. Insofern ist er wahrscheinlich noch nicht so schlimm, er ist einfach nur verrückter. Ja. Ja. Auf jeden Fall, Deutschland und Frankreich bomben jetzt auch fleißig mit. Deutschland bombt noch nicht. Ja. Dürfen wir das überhaupt? Deutschland schickt Tornados zur Aufklärung. Ja. Unter denen aber Bomben drunter hängen. Aber vielleicht lassen sie nicht. Ja. Söder schimpft gegen Flüchtlinge. Ja, gut, das hat er ja schon immer gemacht, oder nicht? Ja, verbindet das Ganze nochmal mit dem Terrorthema. Ja, das ist natürlich gefundenes Fest. Ah, wollte ich das noch erzählen. Bei mir in der Arbeit, wir haben am Freitag in der Früh, hat jemand, der Geburtstag hatte, Weißwurstfrühstück ausgegeben bei uns in der Kantine und dann war natürlich auch das Thema hier irgendwie groß Flüchtlinge und Krieg und Terror und tralala. Und wir haben ja einen Kollegen, der von der AfD ist und meines Erachtens ist der einfach rechts bis zum Umfallen. Ja. Der darf bei euch arbeiten. Ja, der verlässt jetzt glücklicherweise unser Team. Juhu. Alle freuen sich. Das weiß ich nicht, aber ich muss schon immer komplett abschalten, damit ich nicht komplett ausraste. Mhm. Wenn der dann anfängt, irgendwie hier zu agitieren. Was verzapft der so? Ja, er hätte ja nichts gegen Flüchtlinge, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt's halt, ja. Er hat ja, also er findet ja, die deutsche Presse ist ja Lügenpresse. Ist ja keine Lügenpresse, aber sind ja schon Zustände wie damals in der DDR. Und das hat er eben auch wieder gebracht und dann meinte ein Kollege von mir so, und ich liebe ihn dafür, Punkt, Punkt, Punkt, auf dem Niveau müssen wir gar nicht miteinander diskutieren. Hör auf mit dem Scheiß, will ich mir nicht mehr anhören, halt die Klappe, danke. Ich habe gedacht, wow. Ja, so, endlich, Alter, sagt's. So cool hätte ich es auch einfach mal rüberbringen können. Ich bin leider dazu nicht in der Lage, ja, weil ich mich da immer zu sehr aufrege. Aber ja, war gut. Hat er das echt so, dem so ins Gesicht gesagt? Ja. Fand ich total geil. Echt hat er, ja. Fand ich echt super. Das geht gar nicht. Ich finde es immer so geil, wenn ich mich so durchs Internet forste, wenn es um die Anti-Flüchtlings-Meinungen geht, dann ziehe ich mir gar nicht mal solche rein, sondern eher die am ganz unteren Ende sind, denen es halt wirklich schlecht geht. Meinst du die ganz kaputten? Ja, die ganz kaputten. Und das finde ich dann immer so, die nicht gerade ausschreiben können. So richtig bizarr, ja. Wenn sie dann dastehen und du siehst ganz genau, die nehmen das irgendwo am Nachmittag volltrunken auf, beziehen halt volle Leistungen vom Staat und sagen dann, das ist unser Land, das ist alles bla bla bla, das gehört mir und sonst irgendwas. Und dann denke ich mir immer, alter Schwede, du hast einfach nur das Glück gehabt, dass du hier geboren wurdest, nicht arbeiten musst, trotzdem eine Wohnung hast, jeden Tag saufen kannst, dir die Glotze, die ganzen Tag vor der Glotze sitzt, um dann irgendwie so eine schlechte Meinung zu verbreiten. Ja. Gegen irgendwelche Menschen, die du nicht mal kennst, ja, und du nicht mal was davon, also du gibst ja nicht mal was ab, weil du gibst sowieso nichts ab. Du kriegst ja nur, ja. Also warum? Ja, ich würde das jetzt nicht auf, ich würde das nicht auf so, sag ich mal, Bezieher von Sozialleistungen beziehen. Nein, es sind ja auch. Sind ja nicht nur, das sag ich ja nicht, aber ich finde, gerade da müsstest du ja, also gerade da ist es einfach nur eine absolute Frechheit. Ja, weil ich kann ja, wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, ja, wenn jemand wirklich Angst hatte, ja, vor irgendwas auch immer, dann soll hat dir mal jemand beantworten können, wovor eigentlich? Nee, weil ich habe noch keinen getroffen, den ich danach fragen kann. Ja, dann zumindest kann man da argumentieren. Aber da, das ist einfach traurig, weil du dir denkst, dir wird nichts weggenommen, weil du ja sowieso nichts geben musst dafür. Und dann zu sagen immer, das ist mein Land, ja, sowas hasse ich immer, ja, das ist immer wie, man ist stolz auf etwas, was man selber nicht geschaffen hat oder selbst nicht leisten kann. Ja. Das ist immer nur ein Produkt seiner Umwelt, ja. Und man denkt immer, oh, ich habe hier so einen geilen Job oder ich habe gar keinen Job oder wie auch immer, mein Land, dein Land, es geht so darum, das habe ich mir verdient, ja. Naja, Grenzen. Das verstehe ich immer nicht. Abzugrenzen. Das ist sowas, sich selber besser zu fühlen, aber indem man den anderen fertig macht. Das macht mich ganz traurig oder fast schon wütend, weil ich mir immer denke, man hat einfach nur Glück teilweise, ja. Und solche Menschen, die würden halt in anderen Ländern, wären die wahrscheinlich schon tot, weil sie halt nicht überleben könnten, weil ihnen keiner hilft. Und dann zu sagen, so ätzend gegenüber anderen Menschen zu sein, das finde ich halt einfach, also so, dass man da überhaupt keine Empathie mehr aufbringen kann, wenn einem selber schon so viel krass, Hilfe geboten wird, ja, das finde ich irgendwie nicht in Ordnung. Was ich so krass finde, ist, dass diese Flüchtlingsthematik echt dieses Land so entzweit, habe ich das Gefühl. Ja. Also ich Deutschland jetzt im na, also mir geht es nicht um dieses Land, sondern um meinen Alltag, ja. Also wie oft habe ich schon irgendwelche Leute auf offener Straße über dieses Flüchtlingsthema reden gehört, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, ihr seid meine Nachbarn. Ja, es ist echt. Ja, also so, weißt du, dieses Naserümpfende und diese Flüchtlinge, so, wo du genau weißt, was da abläuft, ja. Mhm. Also dieses dumme Nachplappern von irgendwelchen Argumenten, nee, dass sie irgendwo in der Zeitung gelesen haben oder bei irgendeinem Facebook-Post und oh, ich krieg da echt, ich weiß ich nicht, mir tut das wirklich weh. Das sei zu viel einfach, ja. Ja, Medienkompetenz ist da irgendwie meiner Meinung nach komplett irgendwie mittlerweile. Also sobald seitdem das Internet gibt, ist Medienkompetenz sowieso total am Arsch, finde ich. Bin ich ja auch der Meinung, dass man Kinder nicht vom Computer abhalten sollte. Ja. Aber ich will nicht sagen, dass das dann automatisch damit kommt. Ja, das ja, genau. Garantiert das nicht. Ja? Das ist eben das Schwierige, weil du siehst ja gerade die Generation, die jetzt damit aufgewachsen ist, die war ja brach, ja, weil die Eltern konnten damit nichts anfangen. Die konnten dann alles sehen, was auf sie einprasselt. Und du siehst jetzt, sobald irgendwo ein Bild ist mit irgendeinem Zitat und was drunter, dann ist es die Wahrheit. Realität. Das ist die Wahrheit. Du kannst alles schreiben, ja, weil das ist halt das Internet. Und das schreibt jemand, das wird dann von 10.000 geliked und dann ist es automatisch verifiziert. Mhm. Egal, was es ist. Ob das jetzt irgendein Spruch ist von irgendeinem Yoga-Typen oder ob das ein gefaktes politisches Ding ist, ja, dann ist es so immer sofort die Wahrheit. Habt ihr euch eigentlich schon mal darüber Gedanken gemacht, wie viel Prozent eures sogenannten Alltages oder eures Wissens ihr nicht selber erfahren habt, sondern durch Medien an euch herangetragen wurden? Nee, nicht 80% wahrscheinlich. Ich finde das so krass, ja, weil wenn ich mir das überlege, wo spielt eigentlich sozusagen mein Medien sind ja alles, sind Wissen ja auch über das Leben statt, ja. Mhm. Es ist immer durch Medien vermittelt. Es ist ja nie alles die eigene Erfahrung. Fast nee, nie. Kannst du ja gar nicht. Wie willst du das machen? Das ist so krass. Das hatten, also das Privileg hatten ja nur wenige irgendwie. Ich verstehe die Frage gerade nicht ganz. Naja, also. Naja, zum Beispiel. Thema Flüchtlinge. Ja. Ja? So. Bist du schon mal im Flüchtlingsheim gewesen, um zu wissen, wie es da läuft? Genau, bist du in einem Flüchtlingsheim gewesen? Hast du schon mal dir das wirklich angeschaut? Ja. Hast ja, du aber, schon mal aber, das Thema aber, Integration? War das wirklich nein, schon mal nein, ein Thema? Nein, das verstehe ich. Nee, das ist überhaupt gar nicht Teil deines ja, Lebens. Ja, aber und trotzdem hast du dazu sozusagen eine Meinung oder haben die meisten Leute dazu eine ja, Meinung und eine Einstellung und ein, ja, früher und ein hast gefühltes... Aber, ja, bevor es diese Intensität der Medien gab und der Berichterstattung, hattest du auch eine Meinung dazu? Du wusstest aber gar nichts, dann war das nur durch Vorurteile belegt. Weil, ich glaube, was heißt früher? Sagen wir mal jetzt, wenn wir jetzt sagen, bevor es Internet gab und so weiter, irgendwie in 60er Jahren, wenn da irgendwie ein Thema... Meinst du, da hast du keine Tagesschau geguckt? Hast halt eine Glotze im Radio gelesen? Ja, aber dann hast du ja, also heutzutage hast du ja, indem du das Medium Internet zur Verfügung steht und so weiter, hast du ja eine deutlich größere Chance, mit vielen Themen direkter zu interagieren, als das früher der Fall ist. Oder früher nee, der Fall war. Nicht mit Themen direkt dazu ja, interagieren, aber, sondern mit Person, der Berichterstattung die, ja, über oder, diese Themen. Ja, oder auch mit Person. Ja, ja, aber gut, du hast heute, siehst du einfach, zum Beispiel früher hast du alles selektiv gesehen, da hast du Freitag oder jeden Abend die Tagesschau geschaut und dann hast du die Meinung vermittelt bekommen, die der Journalist, der den Beitrag gemacht hat, wollte. Ja. So. Heutzutage hast du, wenn du dich mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigst, auch selbst wenn du nur über das Internet gehst, hast du die Chance, irgendwelche Reports von irgendwelchen Leuten, die Flüchtlinge betreuen, die anzuschauen. Du hast eventuell einen Blog von einem Flüchtling selbst. Du hast viel mehr Kanäle und dadurch eine viel breitere Blick auf die Dinge als früher, wo du gesagt hast, okay. Und wie viel davon nutzt du denn tatsächlich? Ja, genau, das ist, weil der Zugang. Ja, ich bin natürlich jemand, der weiterhin für die Hauptthemen natürlich nur. Aber den das Hauptkanal ist doch die Realität, die du gerade beschreibst. Ja, also, ja leider. Nicht aber, Realität, hättest, aber ja, aber du hättest doch die Chance, genau, heutzutage dich deutlich stärker mit einem Thema zu beschäftigen und dann auch da über andere Kanäle irgendwelche Informationen abzugreifen, als über die Massenmedien. Das, dazu sage ich nur, hätte Fahrradkette. Wenn du das nicht nutzt, ist das nicht Teil deiner ja, aber Realität. Aber das ja, ist aber ja genau der Themen Punkt. Beschäftigen das funktioniert mich ja damit intensiver und guck mir halt auch noch breiter das an, als jetzt nur über die Massenmedien. Wie zum Beispiel? Ja, Themen, die mich interessieren. Jetzt nicht zwangsläufig die Flüchtlinge. Ja, ja, aber das ist ja auch das große Problem überhaupt an diesem... Berufliche Sachen. Aber das ist... Ja, oder irgendwelche Sachen, die mich, wo ich Spaß dran habe, ja. Hobbys. Ja, Hobbys. Ja, ja, aber das ist doch ein grundlegendes Problem der Medien generell. Früher hattest du gar keinen Zugang zu unabhängigen Medien, sondern du konntest halt in den 60er Jahren ein Fernsehprogramm schauen und vielleicht drei Radiosender hören. Und die haben dir das erzählt, was entweder ein Journalist oder vielleicht sogar eine Staatsregierung erzählen wollte. Und das musstest du hinnehmen oder sein lassen. Heutzutage hättest du zwar die Möglichkeit, dir selber die Gedanken zu machen und selber zu recherchieren, keiner macht es aber, hat die Zeit dazu oder interessiert sich überhaupt dafür. Deswegen das Einzige, was für dich als Konsumenten der Medien zählt, ist, welcher Beitrag hat am meisten Likes, desto relevanter ist er wahrscheinlich. Du brauchst irgendein Filterkriterium. Genau, und das ist ja auch das Schwierige, weil du kannst dadurch natürlich auch viel schneller an falsche Informationen kommen, als es früher überhaupt möglich war. Weil wenn, sobald irgendein Twitter-Hype anfängt, ja, der mit irgendeinem Scheiß anfängt, wie dieser Putin-Speech, der sagt irgendwie, weiß ich nicht mehr, da ging es irgendwie darum, bla bla bla, mit Gott ist bla bla blas, aber euch dahin zu schicken, ist meine Aufgabe oder sowas. Das war quasi die IS-Kriegserklärung. Hat er so nie gesagt. Ist ein Twitter-Hype geworden und jeder nimmt so hin. Und Putin ist der Killer. Ja? Und jeder denkt halt, der ist geil, der Typ, weil der ist nämlich sowas wie der Terminator, den man auch gut findet. Nein, nee, aber das ist auf einmal dann, verstehst du, so funktioniert das. Ja, verstehe ich schon. Wenn es so viele Retweets gibt, hat es eine Relevanz. Und die Relevanz ist Wahrheit. Und alles andere nicht mehr. Und du hinterfragst es auch gar nicht mehr. Sondern ist einfach nur gut. Und das ist auch das große Problem an dem Internet. Obwohl du so viele Möglichkeiten hättest, andere Quellen heranzuziehen, tust du es nicht, sondern du nimmst einfach nur das, was dich auf dich einprasselt. Und was das, für dich was relevant dich, ist, ja. Ja, und genau das, was auf dich einprasselt. Filterbubble ist das. Genau, das ist was wird Filterbubble? Gefiltert. Ich meine, selbst die Facebook und YouTube und Twitter filtern ja für dich auch nur noch relevante Dinge zu. Und das bedeutet, die sowieso schon von vielen geretweetet wurden, sind relevant. Alles andere ist nicht mehr relevant. Also kommst du auch nur an diese Informationen ran. Ob die jetzt gut sind, ob die richtig sind oder nicht, interessiert egal, auch die nicht. Ja? Können die auch gar nicht verifizieren. Und das ist ja auch ein schwieriges Thema an dem Internet. Du nimmst ja nur das auf, was auf dich zukommt. Ja. Leider. Obwohl du eigentlich andere Möglichkeiten hättest. Dich noch weiter zu informieren, ja. Das passiert aber nicht. Eieieiei. Jetzt noch so ein schweres Thema zum Abschluss, Fischi. Ja, musste sein. Ja, Männers, schön war's. Wir haben wieder einige Bier konsumiert. Ja. Ja, einige Probleme wieder nicht gelöst. Was ist denn nur los mit uns? Ja, gut, das ist halt einfach so. Ja. We cannot save the world in one night, ja. Meine kleinste Tochter steht übrigens auf Balladen von Michael Jackson. Da schläft sie hervorragend so ein. Deine kleinste Tochter. Seitdem kann ich wieder Heal the World singen. Oh Gott, das ist das allerschlimmste Lied von dem überhaupt. Nein, das ist gut. Das ist extrem gut. Das hasse ich. Hat auch die Welt verändert, oder nicht? Natürlich nicht. Natürlich nicht, aber es ist extrem geradlinig komponiert. Ja, ja, super. Die Dramaturgik, die Dramaturgie ist fast wie ein Roxette-Lied. Also da finde ich aber... Ich meine, zentrales Thema dieses Songs ist ja auch ein Kinderchor, der funktioniert immer. Also ganz ehrlich. Das immer, kannst alles machen. Kannst auch einen Slayer-Song mit einem Kinderchor machen und dann findest du ihn gut. Also Michael Jackson, Balladen, Heal the World finde ich furchtbar. Ist auch schlimm. Das geht gar nicht, ja. Ich musste, vielleicht oute ich mich da, aber ich mochte Michael Jackson noch nie. Echt nicht. Also ich finde schon viele Sachen von dem extrem gut. Michael Jackson immer gut. Aber Heal the World finde ich echt das schlimmste Lied von dem überhaupt. Also da geht, das finde ich echt ganz schlimm. Ich mag kein einziges Lied. Boah, doch, der hat schon viele gute Songs. Ja. Nein. Oh, ja. Das sind alles gute Songs. Ich mag sie aber nicht. Jo, dann nee. Dann spielen wir zum Schluss noch ein bisschen Rockset und dann ist gut. Jawohl. Ja. Gibt es die noch? Ja, wir waren jetzt gerade auf 30-jährigem Band-Jubiläumstour, ja. So, Schluss jetzt hier. Deckel drauf. Ah ja. Und bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Leider hört ja Motley Crue auch Tschüssi. Dieses Jahr. Ja, jetzt müssen wir nochmal zu Motorhead waren jetzt kürzlich. Ach so, ja. Ah ja, gut, machen wir Schluss für heute. Dankeschön. Und tschüss. Auf Wiederhören. Servus. Ciao.